Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffendoktoren sind da. Ein bisschen Verzicht macht das Leben doch erst lebenswert. Ja, öfter mal auf was verzichten. Zum Beispiel auf Zucker oder an Silvester auf die Böller. Oder auf Kulturmarxismus. Ja. Hm. Doktortitel nicht. Kann man ja gar nicht drauf verzichten. Geht ich ja kann da sehr locker drauf verzichten. Ja, Herr Dr. Preis, das sagen Sie so, aber... Ja. Der beste Doktor war immer noch Strangelove. Ja, der war auch gut. Ja, Sonntagabend. Just a nucleus of humanity. Deep down in our deepest bunkers in mein Chef. Mein Führer. Ja. Irgendwie haben die öffentlichen Verkehrsmittel ein bisschen Probleme und deswegen kommen hier unsere beiden Kollegen erst in wenigen Minuten. Aber wir wärmen euch schon mal vor. Ist das eine öffentliche Rakete oder wie? Ich dachte, wir reisen alle mit Intergalactic. Wie heißt es? Virgin Galactic. Habe ich schon mal verwechselt. So Galactic ist gut. Ich weiß nicht, ich würde eh nicht. Fährt die Rakete überhaupt noch? Also, das Schiff ist doch beschlagnahmt. Die Fähre ist elektrisch. Die war hier bei mir um die Ecke im Dannenröder Forst am Wochenende und hat sich räumen lassen mit den anderen Leuten. Na, hoffentlich haben die Abstand gehalten, alle. Ich habe gesehen, dass Polizisten wieder mit Fäkalien beworfen worden sind, wie damals an Hambacher Forst. Es scheint irgendwie diese Baummenschen... Ich habe schon überlegt, ob das so eine Art Atavismus ist, dass wenn man zu lange in den Bäumen lebt, so in Richtung Affe zurückentwickelt und anfängt, mit Fäkalien zu werfen. Ich weiß es nicht. Tja, die wurden vorher aber bestimmt säuberlich desinfiziert. Wie es sich gehört. Bestimmt, ja. Die haben die in so eine Maske gepackt und dann schwingen die so und werfen die. David gegen Corona. Ja, apropos unappetitliche Dinge. Perfekte Überleitung. Alice Hesters. Und ihr Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das haben wir ja schon öfter hier so angerissen, das Buch. Und jetzt ist dem Buch das Gleiche passiert, was auch schon Margarete Stokowski passiert ist, die, keine Ahnung, in keiner Weise ideologisch aufgeladene Zweitveröffentlichung als günstige Ausgabe über die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Ich finde, so kontroverser Scheiß sollte nicht von der Bundes... Wir haben ja auch keine Homöopathenbibeln da oder Flacherde-Fachliteratur oder so. Und wenn ich halt sowas lese, wie hier nicht nur Nazis seien rassistisch, vielmehr fänden sich rassistische Vorteile auch in der Mitte der Gesellschaft oft unbewusst und gut gemeint. Verständlich erklärt alles heißt das, warum Fragen nach ihrer Herkunft oder ihren Haaren nicht nett, sondern rassistisch sind. Oh Gott. Und das jetzt, ich meine, es ist gut, dass es vergriffen ist, da haben sich alle Freunde, wie bei der Stokowski, haben sich alle Liebig 34 Bewohner mal ein subventioniertes Buch besorgt. Ich finde es halt nur nicht richtig, dass unser Steuergeld für den Scheiß drauf geht. Tja, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Was denn zum Beispiel? Naja, da werden Begriffe wie Begriffsklärungen, dann lernst du, was White Saviorism ist oder Privilegien. Oder so. Genau. Alice Hesters, ich habe nie behauptet, dass weiße Menschen rassistisch sind, weil sie weiß sind. Alle Menschen sind rassistisch sozialisiert. Weiße Menschen sind durch Rassismus privilegiert. Das ist es, was sie oft nicht hören wollen, aber wissen sollten. Naja. Das ist die Ursünde. Also ja. Die Neuentdeckung der Ursünde. Und hallo. Hallo, Ebel. Weiß ist wie alle anderen Rassifizierungen auch ein soziales Konstrukt und kein biologischer Fakt. Ob man in die Kategorie weiß fällt, kann kontextabhängig sein. Auch ich kann in manchen Kontexten weiß sein. Dieter Nuhr ist in jedem Kontext weiß. Muss man weißen, wissen. Die Kontexte verändern das. Und dann kann sie auch weiß sein. Ist total verrückt. Aber dass die Kontexte auch die Privilegien ändern können, das versteht Alice nicht. Das will ihr nicht in den Sinn, dass man vielleicht in Nigeria gar nicht so wirklich viel weißes Privileg hätte, wenn man in der schwarzen Mehrheitsbevölkerung unterwegs ist. Aber gut. Tja, aber man merkt auch wieder, wie bei der Robert DiAngelo, ne, da ist wohl irgendwie, da, man sollte nicht einfach von sich selbst auf andere schließen. Oder wie mein Huhn sagt, pock, pock, pock, pock, pock. Ja, ich sag mal, selten fühlen sich weiße Menschen so angegriffen, wie wenn man sie oder ihre Handlungen rassistisch nennt. Ach was, diese Teufel. Selten fühlen sich schwarze Menschen so angegriffen, wie wenn man sie oder ihre Handlungen was auch immer nennt. Ist doch egal, wie man das nennt. Man darf als Weißer ja eh nichts dazu sagen. Wenn man sich über ihre Handlungen fragt, wo sie herkommen, ja. Ja, oder wie sie ihre Haare so schön rauskriegen. Was weiß ich. Nicht nur Nazis seien rassistisch. Vielmehr fänden sich rassistische Vorurteile auch in der Mitte der Gesellschaft oft unbewusst und gut gemeint. So, jetzt habt ihr den Schlüsselsatz des Artikels vom Abel und von mir gehört. Jetzt solltet ihr ihn aber auch beim Test nächste Woche wissen, ne? Ja, also hier ist es schlecht, wenn Sachen gut gemeint sind, aber an anderer Stelle sollten sich vielleicht die Leute das selber mal vor Augen. Also dieses gut gemeint und gut gemacht und was man da überhaupt hinterher bei rausbekommt, das ist was man ganz groß über diesen ganzen Krempel drüber schreiben könnte. Also das wär mein Buch für die Bundeszentrale für politische Bildung. Progressivismus, ja. Progressivismus oder pock, pock, pock, pock, pock. Oft unbewusst und gut gemeint. Ja, aber interessant finde ich, dass sie den Begriff White Saviorism hier nochmal aus der Totenkiste klaubt. Ja, an den Begriff haben sich ja schon viele die Finger verbrannt, weil das so ein bisschen in den Clash geht mit so Sachen wie Entwicklungshilfe oder Spenden bei Katastrophen oder solchen Sachen. Aber gut, ich meine, man kann herzlos sein. Ich bin es nicht. Ne? Politische Bildung ist nicht neutral. Ja, das haben wir eben mitbekommen. Wer Bücher von Alice Hasters zum Sonderpreis anbietet, hat nun keinerlei Anspruch auf Neutralität, glaube ich. Die Vielfalt der politischen Bildung ist in Gefahr, ja, das glaube ich auch, aber wahrscheinlich anders, als ihr das denkt. Zu diesem Schluss kommt eine unabhängige Kommission und fordert, dass Schule dies mir in den Blick nehmen sollte. Lob geht an Bewegungen wie Fridays for Future, da weiß man eigentlich auch schon, den Artikel braucht man wahrscheinlich gar nicht lesen, aber mich interessiert ja schon, was so eine unabhängige Kommission herausfindet. Das ist der aktuelle Kinder- und Jugendbericht. Schwerpunkt des alle 3 bis 4 Jahre erscheinenden Berichts ist diesmal die Förderung demokratischer Bildung. Hier bescheinigen die Autoren vor allem den Schulen ein Defizit. Wir fordern an Schulen pro Woche 2 Stunden politische Bildung und mehr Mitbestimmung, sagt der Vorsitzende der Berichtskommission. Und bitte einen Politkommissar in jeder Ecke. Haben die nicht Geschichte, Sozialkunde oder Sozial, so wie, oder wie das auch immer heißt? Nein, nein, nein, nein, nein, das ist doch faktenorientierter Unterricht. Wir brauchen an guten faktenorientierter Unterricht. Ach, du meinst sowas wie damals in der DDR, wo die Leute lernen, was richtig und was falsch ist. Ja, da gibt es auch noch andere Beispiele. Nordkorea zum Beispiel. Dabei sei es ein Missverständnis, dass sich Lehrkräfte in den Fragen Extremismus, Klimawandel etc. neutral verhalten müssten, wie in der Vergangenheit etwa durch die Lehrerpranger der AfD suggeriert worden sei, stellt der Bericht klar, Lehrerinnen und Lehrer seien den demokratischen Werten und den Menschenrechten verpflichtet und müssten sich gegen Diskriminierung und Rassismus positionieren. Ja, aber also, dass sie sich gegen Diskriminierung und Rassismus, das, da habe ich nichts gegen, aber warum sollten die sich nicht eher neutral verhalten? Also, fände ich irgendwie besser. Ja, Neutralität reicht einfach nicht mehr. Ne? Weil, ja, darum. Also, und dann gibt es zentrale Kritikpunkte hier in dem Artikel in Bezug auf die Rolle der Familien. Heißt es, dass Bildungschancen seien zu sehr an die familiären Lebensumstände der Kinder gekoppelt. Das wirke sich darauf aus, welche für die eigene politische Haltung wichtige Erfahrungen Kinder und Jugendliche in ihren Familien machen können. Oh Gott, das In klingt auch schon wieder. Alter genau, das ist Schwede, für nichts Geld da, deswegen bitte Geld für diese Projekte bereitstellen. Das ist viel wichtiger, dass die guten Fakten vermittelt werden, als dass das Dach saniert wird oder so. Dann kommen auch die reichen Kinder wieder und gehen nicht auf die Privatschule. in den Kitas sollten schon die Kleinsten die Erfahrung machen, ernst genommen zu werden und gehört zu finden. Das lege den Grundstein für ein demokratisches Verständnis. Aber ich bin ja nicht so sicher, dass Demokratie irgendwie so das Nonplusultra für Kinder ist. Ich glaube, Kinder sollten eher auch ein bisschen Grenzen lernen und auch die Grenzen des anderen und Rücksicht und solche Dinge. Und gerade auch in der Kita. Also. ja, also da finde ich, sind noch andere Sachen wichtiger als, aber gut. Bei der beruflichen Bildung sollen demokratiepraktische Fragen wie Steuern und soziale Sicherung stärker fokussiert werden. Lernen die Leute dann Hartz-IV-Bögen ausfüllen oder was genau? Für die Hochschulen empfiehlt die Kommission, mehr Freiräume für vorhandene Beteiligungsformate wie die Studierendenvertretung vorzusehen und politische Bildung in die Curricula aller Studiengänge aufzunehmen. Ist das nicht süß? Politische Bildung in die Curricula aller Studiengänge aufnehmen. Ja, marxistische Physik oder nationalsozialistische Mathematik oder was auch immer. Ich glaube, das ist eher eine Hintertür für die üblichen Gender- und progressiven Leute, die dann da ganz schnell auch verpflichtende Kurse über Rassismus in Chemie anbieten werden. Aber ich bin ja auch ein Schwarzseher. Die politischen Parteien kritisiert die Kommission, sie hätten die Bildung zu wenig im Blick und setzten vor allem auf Nachwuchsgewinnung. Besser sei dies bei den parteinahen Stiftungen. Hier folgt die Kommission allerdings eine stärkere Kooperation mit anderen Bereichen der Jugendbildung. Ja, das wird es bringen, wenn die JU mal eine Disco macht oder so und danach noch einen Diskussionsabend oder so. Da kommt da sicher Leute. Bei den Freiwilligendiensten müsste noch mehr dafür getan werden, dass diese Angebote von jungen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder Bildungsbiografie angenommen würden. Ja, ihr seid auch. Auf der einen Seite wollt ihr die Leute so schnell wie möglich durch Schule und Unisystem pressen. Und auf der anderen Seite sollen die dann aber auch unabhängig von ihrer Herkunft oder Bildungsbiografie Freiwilligendienst leisten. Ne? Ja, die Lösung liegt doch auf der Hand. Einfach das 13. Schuljahr wieder einführen, aber ein Jahr nur Kulturmarxismus. Das ist die Lösung aller Probleme. Und die Bundeswehr soll den jungen Menschen an Schulen vorgestellt werden, aber dabei darf nicht rekrutiert werden. Ganz wichtig, nicht rekrutiert werden. Und natürlich muss die Bundeswehr über ihre eigenen extremistischen Einstellungen nachdenken. Was das mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, weiß ich nicht. Aber Am besten müssen die Kinder und Jugendlichen direkt warnen vor ihrer Einrichtung. und angesichts der Bedeutung sozialer Medien für die politische Bildung fordert die Kommission die Vermittlung von mehr Medienkompetenz. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Ich glaube, zum ersten Mal 1978. Mehr Mädchenkompetenz muss da. Mehr Mädchenkompetenz. Protesten und sozialen Bewegungen wie etwa Fridays for Future bescheinigt der Bericht hingegen ein großes Potenzial für die politische Bildung. Das war doch da, wo die einfach alle Schul geschwänzt haben, hä? Und gehüpft. So kann man den Unterricht auch gestalten. Ja, die waren politisch auf jeden Fall super gebildet. Das habe ich gemerkt, als ich da mal hingegangen bin zu deren Demonstration im August letzten Jahres, wie Ist das politisch das, gebildet die da alle waren. wenn man 8 Meter Meeresspiegelanstieg für realistisch hält? Ist das politische Bildung? Nee, Wer politische nicht Bildung hüpft, ist. der ist ein Nazi. Politische Hey! Bildung ist, wenn du danach dann irgendwie kandidierst für irgendwelche Ämter und Ja. als dein Herausstellungsmerkmal, warum man dich wählen sollte, deine Radikalität anführst. Das ist die politische Bildung, die uns Fridays for Future gebracht hat. Ja. Wer nicht hüpft, Und Zwölfjährige, die irgendwas mit Bonzen rufen, was ich da ist gehört ein habe auf Nerd. dieser Veranstaltung. Nieder mit den Bossen. Nee, Bonzen. Ja. Außerdem fordern die Kommissionsmitglieder, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken. Dem schloss sich auch Familienministerin Professor Dr. Dr. Franziska Giffey an, deren Ministerium die Kinder- und Jugendarbeit in Auftrag gibt. Sie versprach, dass sich die Politik mit den Empfehlungen auseinandersetze. Die Kritik solle nicht verpuffen. Hat die zwei Doktor jetzt? Ja, und Professor. wie ihr gegeben an der Mars-Universität. Weltraumaffenhochschule hat sie einen zwei Ehrendoktoren und einen Professor bekommen. Ja, das ist HC, Hochstapel Klausus. Ja, genau. Der hat uns so leid getan. Die ist so niedlich und so unschuldig. Wer glaubt denn, dass die jemanden getäuscht haben? Wir haben gesagt, Franziska, du hattest uns bei Kennen Sie den Film Fuck You Goethe 2? Ja, genau. Alter, Magna Cum Laude. Hast du die gekriegt? Das ist schon eine gute Note, glaube ich, ne? Für den Quatsch, der dann hinterher aberkannt wird. Magna gute Laune. Ja, genau. Der Kinder- und Jugendbericht von Swantje Unterberg. Ja, das ist hier ein interessantes Interview von der Welt und mit der Migrationsforscherin Sandra Kostner, die uns jetzt zum ersten Mal auf Deutsch das Buch von dem Historiker Arthur M. Schlesinger, das ist am 2. November zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Und der hat also sich mit der Spaltung Amerikas beschäftigt, und zwar schon vor 30 Jahren, wie man diesem Artikel hier entnehmen kann. Und hier geht es halt um Identitätspolitik im größten Sinne. Und Heide, Robert. Dieses Zitat, was wir sehen, ist entbehrt nicht der Ironie, dass das, was die Multikulturalisten als fröhliches Feiern der Diversität gestartet haben, als grimmiger Kreuzzug für Konformität endet. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das... Ja, es scheint ein Zitat von dem Schlesinger zu sein, und das könnte aktueller nicht sein als aktuell, auch wenn es 30 Jahre alt ist. Ja, auf jeden Fall haben sie die Dame hier interviewt und sie sagt ja, dass es halt nach Identitäten geschiftet ist. Heute geht es darum, der Gesellschaft ein identitäres Weltbild aufzuzwingen, ein Weltbild, in dem es keine Individuen, sondern nur Träger von Opfer- und Schuldidentitäten gibt. Dieses Weltbild beeinflusst in den USA schon den Unterricht. Ja. Das war dieses Interview, das so im Verhörstil geführt wurde, ne? Man sieht das so mit den kurzen Fragen hier und sie antwortet dem ja ausführlich. Ja, so ein aber... bisschen, finde ich das. Ich, ja, aber keine Ahnung, ob die, also es kann schon so ein bisschen sein, dass sie das auch aus ihr rauskitzeln wollten, halt, diese Einordnung. Ja, dass sie sich verplappert oder so an einer Stelle irgendwas unlogisch sagt oder so. Ja, auf jeden Fall so, eher so Fragen wie Aktivisten argumentieren, es geht darum, Diskussionen am rechten Rand zu stigmatisieren, weil in Wahrheit diese Positionen sind, die Freiheit gefährden. Und sie sagt, Freiheit gefährdet immer derjenige, der etwas unterdrücken möchte, oder versucht Meinungen mit dem Argument, dass es anschlussfähig an rechte Diskurse zu unterdrücken, will bestimmen, was andere Menschen denken und sagen. Das ist autoritär. In Zukunft, wenn sich Menschen diesem Meinungsdiktat beugen, wird letztlich den Rechten die Macht übertragen, zu bestimmen, was gesagt und gedacht werden darf. Das ist total irrsinnig. Und das ist ja auch was wir hier ständig sagen und was ja auch vielen Leuten schon aufgefallen ist. Also zum Beispiel die Judith Bassat, die hat das ja auch schon mehrfach geschrieben in ihren Kolumnen, in unterschiedlichen Formulierungen. Und ja, es ist ja auch offensichtlich, also dass das ein großes Problem ist. Ja, definitiv. Black Lives Matter, dass man sagt, schwarze Leben zählen und ja, diese Festlegung darauf, dass die halt die einzigen sind mit strukturellem Rassismus und die Welt sagt, damit ist gemeint, dass die Machtverhältnisse in weißen Gesellschaften zulasten nicht weißer Menschen gehen. Genau das wird einfach behauptet, dass jeder statistisch feststellbare Unterschied zwischen Weißen und Nichtweißen das Ergebnis eines strukturellen Rassismus ist. Empirische Belege sind für diese Behauptung nicht erforderlich. Im Gegenteil, wer diese einfordert oder mit Hilfe von empirisch belegbaren Daten aufzeigt, was ganz andere Faktoren für die Unterschiede verantwortlich sind, die mit Rassismus vorgeworfen, das schreckt viele ab, weshalb das Narrativ des strukturellen Rassismus zur Hauptwaffe von Black Lives Matter und ähnlichen Bewegungen avancierte. Die Welt sagt, Schwarze in den USA werden häufiger Opfer von Polizeigewalt. Das klingt für mich nach einem strukturellen Problem. Und die Dame sagt, der afroamerikanische Harvard-Ökonom Roland G. Fryer hat Rassismus und Polizeigewalt in einer groß angelegten Studie untersucht. Er kam zu dem auch für ihn überraschenden Ergebnis, dass Weiße sogar häufiger von tödlicher Polizeigewalt betroffen sind als Schwarze. Hinsichtlich nicht tödlicher Polizeigewalt verhält es sich hingegen umgekehrt. Die Sache ist also komplexer, als es uns die Aktivisten glauben machen wollen. Ja, genau. Und die Welt sagt uns, es gab doch allein dieses Jahr viele prominente Beispiele. George Floyd, Breonna Taylor, erst am Montagabend wurde in Philadelphia ein Mann namens Walter Wallace Jr. erschossen. Er war schwarz. Und Frau Kostner sagt, wie viele Namen von Weißen, die bei Polizeieinsätzen ins Leben gekommen sind, kennen Sie? Nur ein Beispiel, vor 4 Jahren kam in Dallas, Texas, ein Mann namens Tony Timpa bei einem Polizeieinsatz auf eine sehr ähnliche Art wie George Floyd ums Leben. Seinen Namen kennt so gut wie niemand. Warum? Weil Timpa weiß war, weshalb sich aus seinem Tod kein politisches Kapital schlagen ließ. Genauso ist das nämlich. Ja, die Welt sagt, Schwarze werden trotzdem häufiger von der Polizei angehalten und sie müssen öfter ins Gefängnis. Und Frau Kostner sagt, das ist richtig. Die Frage ist jedoch, ob häufige Polizeikontrollen und höhere Inhaftierung etwas mit Rassismus zu tun haben. Der Hauptgrund für beides liegt in der gegenüber allen anderen Gruppen weit überproportional hohen Kriminalitätsrate von jungen afrikanischen Männern und dafür sind vor allem soziale Gründe verantwortlich. Zum Beispiel, 2 Faktoren kommen hier zusammen, von denen afroamerikanische Kinder weiter stärker betroffen sind als andere, die Abwesenheit von Vätern und schlechte Schulen in sozial schwachen Vierteln, also dort, wo viele alleinerziehende Mütter aus finanziellen Gründen leben. Studien zeigen, dass in Familien, in denen der Vater fehlt, Söhne häufiger kriminell werden. Studien zeigen auch, dass die Schulbehörden bei der Entwicklung von Bildungskonzepten für Brennpunktschulen jämmerlich versagt haben. Und die Welt fragt, Amerika ist gespalten, ist da Donald Trump schuld oder die Linke? Und Frau Kostner sagt, egal aus welchen Motiven sie betrieben wird, Identitätspolitik ist immer auf Spaltung ausgelegt. Trump ist zunächst einmal der Profiteur der linken Identitätspolitik, der sich die Demokraten in den späten 1960er Jahren zuwandten und die sie vor allem im letzten Jahrzehnt massiv forciert haben. Ohne Jahrzehnte der von den Demokraten unterstützten identitätspolitischen Spaltung der USA wäre Trump nicht Präsident geworden. Warum, fragt die Welt. Frau Kostner sagt, Frauen, nicht weiße, Muslime, Transgender, sie alle werden aus identitätspolitischen Gründen von den Demokraten umgarnt. Wer bleibt übrig? Alte weiße Männer. Hillary Clinton bezeichnete sie vor 4 Jahren als Basket of Deplorables, als bedauernswerte. Besser konnte man Trump-Wähler kaum mobilisieren. Trump ist sich dieses Mobilisierungsprinzips bewusst. Er heizt deshalb die Spaltung an, indem er sich als Retter der von den Demokraten abgewerteten Identitätsgruppen inszeniert. Ja. So viel dazu. Was ist denn da jetzt Gamergate in das Puzzle? Weiß ich auch nicht, aber irgendwo bestimmt. Ja, gutes Interview. Interessantes Buch sicherlich, auch wenn das 30 Jahre alt ist und solche Sachen voraussagt. Das war von Ebel. Ich fühle mich diskriminiert, zum Glück, wie die identitäre Linke den Universalismus entsorgt. Die französische Feministin Caroline Forest untersucht das Movens der postmodernen Linken, in jeder Kleinigkeit eine Diskriminierung auszumachen und damit die Werte der Aufklärung zu verraten. Ich habe den Artikel als Reminder eingereicht, weil ich einfach nur darauf hinaus möchte, dass einfach die postmodernen Linken, die haben ein Problem mit der Aufklärung, die haben ein Problem mit Metanarrativen, die haben ein Problem damit, dass man sinnstiftende Narrative, Metanarrative, große Erzählungen innerhalb der Gesellschaft hat, auf die man sich verlassen kann und aufbaut. Und ich finde es klasse, dass ich eine Feministin habe, die das genauso sieht. Das hier ist ein herrlicher Artikel von Eigentümlich Frei. Ja, ist libertärer Einschlag. Pesthauch über Europa. Jürgen Habermas, Chefideologe und Staatsphilosoph des neuen Deutschlands. Habermas selbst bezeichnete sich später einmal als Produkt der Re-Education und fügte hinzu, ich hoffe, kein allzu negatives. Er glaubte, nationaler Stolz und kollektives Selbstwertgefühl der Deutschen müssen erst einmal durch die Filter der universalistischen Wertorientierung getrieben werden. Unbestreitbar ist die kulturrevolutionäre, an den Rändern terroristische Bewegung der 68er ohne das Wirken der Frankfurter Schule nicht vorstellbar. Ja. Das war mal ein schönes Vermächtnis, wenn die RAF ohne dich nicht denkbar gewesen wäre. Ja. Apropos Frankfurter Schule. Hier wurde an der Frankfurter Schule eine Umfrage gemacht, also an der Universität in Frankfurt. Und zwar darüber andere Meinungen, was man von anderen Meinungen hält, ob man die zulassen kann und so. Und es hat sich gezeigt, dass sie es ganz schlimm finden und alles nicht haben wollen. Und ja. Nein, doch auch. Ja, aber ehrlich. Genau. Also es, ja genau, also da haben sie halt erstmal nachgeguckt und dachten sich dann so, ja, wenn wir das haben, dann wissen wir ja, also wir nehmen uns für eine von den linksten Universitäten und schauen da mal. Haben sich gedacht, deswegen haben sie es in Frankfurt gemacht. Und knapp 1000 Studenten haben sie auf jeden Fall befragt, überwiegend aus dem linken Spektrum. Ein beachtlicher Anteil von Studenten mit anderen Meinungen nicht konfrontiert werden will. Ein Drittel und die Hälfte der Befragten sind dagegen. Redner mit abweichenden Meinungen zu den am meisten umstrittenen Themen Islam, Geschlecht und Zuwanderung an der Hochschule zu dulden. Noch höher ist der Anteil derer, die bei solchen Personen keine Lehrbefugnis geben würden. Wiederum ein Drittel will ihre Bücher aus den Bibliotheken verbannen. Wow. Nun kann man zu Aussagen wie die, dass es zwischen Männern und Frauen biologisch begründete Begabungsunterschiede gebe oder dass der Islam mit europäischen Werten nicht kompatibel sei, unterschiedlicher Meinung sein, aber dafür muss man zum Streit bereit sein, genau. Das ist jetzt ein Zeichen dafür, dass das Löschen normal geworden ist, dass das Canceln normal geworden ist oder so? Tja, die brauchen das, die fordern das. Das Einzige, was ich an diesem Beispiel noch nicht verstehen kann, ist, dass sie es auch hier wieder zu so einem aus USA rübergeschwappten Ding erklären wollen. Und das ist meines Erachtens nach halt überhaupt nicht der Fall. Also deswegen habe ich das auch gerade hier jetzt hinter diesen einen Artikel einsortiert, den wir uns gerade angeschaut hatten. Weil in dem anderen Artikel ja genau drin steht, dass wir halt hier diesen Krempel halt eben haben. Das ist genau da, wo sie jetzt diese Umfrage gemacht haben, angefangen haben, hat dieser Scheiß. Ja, aber die Frankfurter Schule, die waren nicht in Frankfurt am Main, die waren in Frankfurt, Ontario. Das wissen nur die wenigsten. Das ist ja, du meinst also, Frankfurt ist nur ein soziales Konstrukt, willst du uns damit sagen, ja? Das ist so wie Weisheit, also alle Städte können Frankfurt sein, aber... Das kommt auf den Kontext an. Also der Kontext kann München auch Frankfurt sein. Das stimmt natürlich, ja. Also, oder Hannover auch, Zwickau. Der Flughafen, der Bahnhof. Ne? Wenn Sie in München in den ICE, dann sind Sie in Frankfurt am Flughafen. Also. Ich glaube auch, ja. Jetzt bei uns hat es zuerst gehört. Das ist kritische Städtetheorie. Oh ja, das sollte man eigentlich machen, den Markt mit so einem Unsinnflug, bis keiner mehr irgendwas ernst nimmt, was aus der Richtung kommt. Ja, also ohne Scheiß, so abwegig ist das ja auch nicht, ist eigentlich genau der gleiche Kram. Aber guck mal, Geografie, diese ganze Einteilung in Längengrade und Breitengrade, wo kommt das her? Vom weißen Mann. Ja. Es ist eurozentrisches Weltbild. Nach feministischer Geografie könnte Japan auch direkt neben Kenia liegen. Ja, eben. Ich meine, wer sagt denn, dass das Europa hier so der Mittelpunkt von der Weltkarte ist? Dass jeder Kilometer gleich lang ist. Also, ja, genau. Das dann, muss man doch die Leute fragen, die an den Kilometer wohnen, wie lang der ist. Die wissen das doch viel besser. Das ist doch nur der Kolonialismus, der diese ganzen Dinge überall verbreitet hat. Macht euch mal Gedanken. Schreibt uns, bildet Arbeitsgruppen. Genau. Hashtag Frankfurt ist überall. Wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet ein Arbeitskreis. Ne? Ja. Lass die Studenten, die in diesen... Warte mal, lass mal, der letzte Satz war gut. Ganz runter. Noch ein Stück. Dass die Studenten, die in diesen weltlosen Symbolismus hineingezogen werden, abwehrend und überempfindlich auf den Widerstand der physischen Realität reagieren, kommt eigentlich nicht überraschend. Es gibt Anlass, die Studie an anderen Orten fortzusetzen. Widerstand der physischen Realität? Laufen vor der Wand und schreien dann laut. Ja, das habe ich auch. Hat schon Kinder bekommen. Es wurde sich ja sehr, sehr erregt über Dieter Nuhr, der über das Buch von Alice Hesters gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob wir das hier drin haben heute. Nee, haben wir gar nicht. Aber, auch da hieß es halt auch wieder, ja, und das kann der Nuhr weiß gar nicht, wie das ist. Und überhaupt sowieso, da habe ich auch geschrieben. Ja, genau. Es ist einfach, ihr versucht, gegen Lebensrealitäten einer übergroßen Mehrheit anzugehen. Das ist so ein bisschen wie Don Quixote und die Windmühlen. So. Die Realität hier draußen ist viel stärker als eure Blase. Und dieses Cuddling, das ist außerhalb eurer Blase nicht verbreitet. Wir können es ja selber nicht einhalten. Diese Aussage, dass das Wort Weiß da irgendwie so ein Mindset beschreiben würde oder so, die fällt ja regelmäßig in sich zusammen und dann wird da eben wieder die Hautfarbe rausgemacht. Das ist einfach das auf die Hautfarbe bezogen. Ne? Ja, im Zweifelsfall ist das dann eh so. Ich meine, wer wird das verhindern, dass das dann auf die Hautfarbe wieder bezogen wird, ja. Und insofern. Also, schon sofort, wer es so gemeint, ne? Was Dieter Nuhr auf jeden Fall da gemacht hat, ist ja, dass er das Buch von der Frau Hasters da gezeigt hat und dann gesagt hat, das wäre rassistisch, diese Annahme, dass die Weißen das nicht rallen und so. Und die Einordnung, die ich dazu gesehen habe von irgendwelchen Twitter-Feministinnen, war dann immer so, ja, Dunning-Krüger-Effekt, er weiß gar nicht, wovon er redet, educate yourself. Ja, also Ist ja doch der Random, er kam in seinem Vortrag gesagt, dass die Leute, die diesen Vorwurf von Dunning-Krüger benutzen, den deine Regel selbst unterleiden. Ja, das auch. Und vor allen Dingen, also für mich ist das, was die machen, ist hier Kaisers neue Kleider. So diese ganzen Geschichten von wegen so, ja, hast du nicht verstanden, was da lauert unter der Maske von der Gesellschaft und so. Ja, nur die schlauen Leute wissen das Bescheid. Hier, geh mal in die Uni, studier mal ein bisschen und dann komm mal wieder. Und so war das ja auch mit diesem ganzen 2 plus 2 muss nicht 4 sein und diesem ganzen Kram, wo da auch irgendwelche Leute dann einfach behauptet hatten, dass das ja nur Leute, die nicht der höheren Mathematik fähig sind, sind, die das glauben, dass 2 plus 2 4 sein muss und so. Und hier der James Lindsay, der ja auch Mathematik studiert hat, da in seinem Podcast dann einfach gesagt hat, so ja, die wollen hier einfach nur die Leute verarschen, so mit diesem Kram, ne, sodass sie sich irgendwie denken, so, oh, da bin ich wohl hier der Dumme, wenn das die anderen immer alle behaupten, dass man da so schlau für sein muss. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der bei allen von diesen Theorien eine ganz große Rolle spielt. Dass sie halt einfach wirklich Bauernfängerei damit betreiben, dass die Leute sich denken, so ja, da wird schon irgendwas dran sein, weil wenn diese ganzen studierten Leute das alle erzählen und mir irgendwie sagen, so, ja, musst du auch erstmal studiert haben, damit du das weißt hier und dann bild dich mal weiter, politische Bildung, tralala. Ja, das ist ja der Effekt, der dadurch erzielt werden soll, dass es halt so medial gepusht wird und auch von Stiftungen und politisch noch begleitet, ne? Das ist halt der Effekt, wenn man sagt, ja, wenn die Bundeszentrale für politische Bildung, die wird ja nicht einfach jedes Buch herausgeben, ne? Das ist ja das, worauf man spekuliert, dass die Leute autoritätshörig sind in dem Sinne. Ja, genau, autoritätshörig und halt eben, ja, auch denken, dass da halt wirklich mehr dahinter steckt in diesem ganzen Kram. Aber dieses mehr dahinter, das ist halt alles so aus dem luftleeren Raum gefischtes Zeug, ne? Diese ganzen Annahmen, dieses ganze Strukturen. Was wir da vorhin, diesen Tweet von der Hasters, den wir vorhin hatten, was ja auch so war, von wegen, ich habe dies nicht gesagt, ich habe das gesagt. Tralalala, ne, so. auch nur wieder Sand in die Augen streuen von den Leuten und auch alles einfach nur aus der Luft heraus angenommen, so, ne? Da steckt ja überhaupt nichts dahinter, keine Empirie, kein gar nichts. Das ist irgendwelches Theorisieren auf Basis von Theorien von anderen Leuten und fertig, so, ne? Das ist alles. Also, mir wurde im Zusammenhang mit dieser Nur-Diskussion die Woche auch wieder gesagt, also, was die Hesters da sagt, das ist wissenschaftlich erwiesen. Jetzt hör mal auf, das ist nicht irgend so, das ist Wissenschaft. Und dann denke ich mir so, ja, okay, mit dir brauche ich nicht weiter zu diskutieren. Ja, eben, das ist dieses Ding von wegen, und das ist halt, deswegen halt dieser Vergleich mit des Kaisers neuen Kleidern. Ne? Die sagen einfach so, ja, siehst du denn das nicht? Das ist alles Wissenschaft, so. Ne? Haben wir dir doch gesagt. Und dann kommen da so ein paar Leute, die sagen, der Kaiser hat aber nichts an. Und die kriegen dann gesagt so, ja, dann bist du wohl dumm oder was? So läuft das. Ja, und im Endeffekt kommen dann Doktortitel dabei rum, die den Namen nicht wert sind oder so. Der Koch sagt, der Parmesan war es nicht wert, was? Der Parmesan. Parmesan war ein Fehler. Charles Koch says his partisanship was a mistake. At 85, the libertarian tycoon who spent decades funding conservative causes says he wants a final act building bridges across political divides. Mr. Koch is now trying to work together with Democrats and liberals on issues such as immigration, criminal justice reform, and limiting U.S. intervention abroad. Where he thinks common ground can be found. He has partnered with organizations including LeBron James Family Foundation, the American Civil Liberties Union, and even a handful of Democratic state legislative campaigns. In 2019, he renamed the Koch Network of about 700 donors as Stand Together. Ja, und da sieht man, dass der Koch, dass der mittlerweile auch Demokraten mitfinanzieren. Und im US-Kontext ist es eigentlich immer so, dass es heißt, ja, Koch Money, Koch Brothers, Koch Money. Und ich finde es einfach interessant. Ja, das ist, ich muss dazu aber als kleinen Nebensatz sagen, das stimmt aber schon seit ungefähr Mitte der Bush-Regierung nicht mehr. Ah, okay. So, wenn man es objektiv sich anschaut. Ja, weil es einfach so ist. Das sind halt Milliardäre, die Wirtschaftsinteressen durchsetzen mit Policy-Entscheidungen und deswegen haben sie sehr viel die Konservativen unterstützt, weil halt Freihandel und solche Sachen halt waren, aber gerade unter der zweiten Amtszeit von Bush sind ja wirtschaftliche Sachen ein bisschen in die andere Richtung gegangen im konservativen Lager und spätestens seitdem kann man das pauschal einfach nicht mehr sagen, dass der nur Konservative unterstützt hätte. Allerdings wurde er halt immer als Buhmann aus der Kiste gegriffen, um irgendwelche Leute zu diskreditieren, wenn deren Meinung nicht gepasst hat. Ach ja, der wird doch von der Koch Foundation irgendwie finanziert oder so. Das ist quasi früher quasi der George Soros der Linken gewesen, wenn man es so sagen muss. Nur ist es halt schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich wahr. Wenn der George Soros jetzt anfängt, die ganzen Konservativen zu sponsern, dann ist es vielleicht auch nicht mehr wahr. Ja, und vielleicht passiert das ja sogar. Ja, die sponsern immer beide Seiten. Ne? Das ist nicht so ein bisschen so eingebürgert oder so. Kann das sein? Keine Ahnung, das glaube ich erst, wenn ich sehe, ehrlich gesagt. Ja, ich bezweifle das, aber möglich ist alles. Aber in Deutschland ist das ja schon so Usus, dass große Spender an beide große Parteien war, sowas früher zumindest. Ja, es ist in Amerika auch so, ja, es sei denn, es gibt halt nochmal Partikularinteressen, ja, und nochmal, die konservativen Sachen, die der unterstützt hat, waren weniger kulturell bedingt als wirtschaftlich. Ist einfach so. Hate Inc., Why Today's Media Makes Us Despise One Another. Das ist ein Buch, was eine Medienschelte, Medienkritik ist, was mir sehr gut gefallen hat. Also jede Seite ist es wert, auch wenn die Kernbotschaft recht simpel ist, Nachrichten sind ein Produkt, um Werbung zu verkaufen. Und man geht halt sehr stark auf Ragebait ein, auf den Russia Hoax, also dass Russland die Wahl 2016 gestohlen hat und auf Irakkrieg. Und das Buch ist einfach der Hammer. Also ich fand es richtig klasse. Also wenn ihr was Ordentliches lesen wollt hier, go for it. Ist auch auf meiner Leseliste. Sobald ich Great Reset fertig gelesen habe, lese ich das. Ah, sehr gut. Psychology paper finding another instance of stereotype threat goes down the drain because data were fabricated. Oh. Ja, von den Social Justice Leuten ist es so, dass ich von deren Ideologie oder von deren Weltbild sozusagen den Stereotype Threat noch weiß nicht, am plausibelsten halte von dem, was sie claimen. Und hier haben wir halt eine Studie, wo das nicht klappt. Also, und Stereotype Threat ist sozusagen, dass Bilder in den Medien, dass die sozusagen dein Weltbild mit beeinflussen. Also, ja. Ja, Vorurteile und so, ne? Mythik und nicht rechnen. Genau. Ja. Tja, Ausnahmen bestätigen die Regel, oder wie das? Ja, und unsere öffentlich-rechtlichen Medien sind mal wieder dabei, hier rumzukonstruieren, weil ja alles nur ein Konstrukt ist und so. Und zwar hat hier die Judith Bassat was gefunden von Dreisat, wo in dem Gesprochenen diese Dame hier, die man hier auf den Screenshot sieht, gesagt hat, Leser, Designer und Follower. Und in den Untertiteln, die darunter gesetzt worden sind von Dreisat, wahrscheinlich für Gehörlose, denke ich mal, haben die das also mit Sternchen innen daran dann übertragen. Und also das ist natürlich auch nochmal wieder ein neues Level von dem Ganzen. Ne? Also es gab in letzter Zeit ja schon so ein paar Beispiele, auch gerade so Übersetzungen aus dem Englischen, aber jetzt sind wir hier schon bei deutschem gesprochenen Wort, wo die dann irgendwie meinen, sie müssten das nochmal da hinzufügen. Followerin auch noch? Was? Ja, Followerin, ja. Weil, oh mein Gott. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Dame beim Interview nicht betrunken war, sonst könnte sie das dadurch auch erklären. Müsste das nicht Follower-Rette oder Follower-Rette oder so? Müsste das nicht so heißen? Aber das ist ja quasi Inclusion Inception, also quasi für die Gehörlosen und Gehörlosen, die dann noch mehr Progressive Stack haben. Ja? Die Gehörlosen, transqueren Leute. Die können jetzt immer noch Sternchen und Innen anzeigen. Mit Händen. Aber ist Leser nicht sowieso eine Art Kürzung? Ach nee, das war das andere Ding. Ja, und Hessen. Hier, Hessen ist, glaube ich, auch nur ein soziales Konstrukt. Die sind flockig drauf, ne? Das könnt ihr auch in die Wikipedia eintragen, ne? Unsere Theorie, unsere Theorie über das konstruierte Frankfurt, das soziale Frankfurt, das Frankfurt, was quasi überall sein kann, in jeder Stadt. Könnt ihr gerne sofort bei Wikipedia eintragen. Vielleicht kriegt ihr auch ein bisschen Fördergeld hier von Hessen, die hier zum Beispiel wir das jetzt gefördert haben mit 50.000 Euro, würde ich auch nehmen für ein paar Wikipedia-Einträge, um den Gender-Knowledge-Gap zu beseitigen. Also Wikipedia ist natürlich viel zu männlich und ja, da muss man dann mal ein bisschen Geld locker machen. Auf jeden Fall Frauen im Online-Lexikon Wikipedia unterstützt Sichtbarkeit der Leistung von Frauen im Online-Lexikon Wikipedia unterstützt das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die Vereine Kinothek Asta Nielsen sowie FIM, Frauenrecht ist Menschenrecht, mit insgesamt fast 50.000 Euro. Die beiden Vereine haben es sich zum Ziel gesetzt, Leistungen von Frauen und Institutionen aus Hessen zu diesen Themen in Wikipedia sichtbar zu machen. Frauen noch immer unterrepräsentiert. Immer noch sind Frauen in vielen Publikationen, auch im Online-Enzyklopädie Wikipedia, unterrepräsentiert. Das Projekt Women Writing Wiki von Sonja Hintermeier und Karin Kraus mit der Kinothek und FIM zusammenarbeiten, leistet einen wichtigen Beitrag dazu, diesen Gender Knowledge Gap, die Lücke im Wissen um die Rolle von Frauen abzubauen, erklärt uns Kunst- und Kulturwissenschaftler Angela Dorn. Derzeit sind nur knapp 10% der Wikipedia-Einträge von Frauen geschrieben, nur 16% der biografischen Einträge in der deutschsprachigen Wikipedia behandeln Frauen. Wissen ist Macht. Und selbst im Jahr 2020, dem jetzigen Jahr, ist dieses Wissen noch sehr männlich dominiert. Dum, dum, dum. Ja, ja, nicht, dass jemand jetzt die falschen Schlüssel daraus zieht und einfach nur sagt, die Frauen sind einfach zu faul, um da Sachen kostenlos reinzuschreiben. allgemein. Das ist auf jeden Fall geil, wie selbstverständlich sie das hier schreiben. Ne? Die können das einfach nicht. Wenn die das Geld nicht kriegen von Hessen, dann haben die gar keine Zeit dazu und dann müssen sie ja was anderes machen. Und ja, dann können sie diesen Wikipedia-Eintrag natürlich nicht schreiben. Ja, die machen dann halt unbezahlte Care-Arbeit. Ich weiß gar nicht, warum du das so zynisch daher sagst. unbezahlte ja, und die unbezahlte Care-Arbeit machen die, die das wieder rauslöschen wegen unbedeutend. Machen die Wiki-Moderatoren. Ja, die machen unbezahlte Care-Arbeit. Oh Mann, ey. Ja, ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren, es gab ja schon sehr viel Information darüber, wie solche Wikipedia-Einträge zustande kommen oder auch nicht. Ja, wie andere Informationen quasi an der Moderatorenmauer quasi scheitern. Und hier sieht man, ne, ich meine, wenn man ein offizielles, von der Regierung gefördertes Projekt hat, dann das ist auch ja, ein Weg, an den Moderatoren schon, vorbeizukommen. Das ist auch schon ewig alt. Also diese Feminist-Wiki-Hackathons, ja. Da haben wir schon von gehört, irgendwie 2013, sowas in dem Dings, irgendwie 2013, 14, so habe ich das erste Mal davon irgendwie gehört, dass es sowas gibt. Und das war, wo sie da ihren Gender-Kram reingeschrieben haben, mit so tollen Blüten wie ja, dass jetzt hier die Oberkörperstärke von Männern irgendwie höher ist als die von Frauen, liegt ja nur daran, weil die dazu animiert werden, mehr Sport zu machen, der die Oberkörperstärke vergrößert und das wäre halt der Grund irgendwie. Also dieser ganze scheiß Konstruktivismus, das haben die da vor Jahren schon probiert, da reinzuschmieren in dieses Ding. Ne? Klar, also ich meine, und hier wäre natürlich nett gewesen, wenn sie mal zwei, drei Beispiele gebracht hätten für diese unglaublich da nicht stattfindenden Frauen. Dann könnte man, dann würde man da vielleicht auch nicht so drüber herziehen und sich lustig machen, wenn da irgendwie jetzt wirklich was wäre irgendwie. Ne? Also mein konkretes Beispiel, wo man sagen kann, so, da stand da jetzt noch nicht drin und das schreiben wir da jetzt rein, das geht mit dem Grund oder so. Aber natürlich nicht, es wird einfach nur behauptet, dass das alles nicht möglich wäre und dass wir jetzt aber mit Steuerzahlergeld von Hessen diesen Missstand jetzt beseitigen. Also, wir können so vielleicht 2% steigern oder so. Wow. Ja, und dann. Ja, das ist ja auch ziemlich interessant. Das hat zwar Mammon eingereicht, aber ich habe es mir auch durchgelesen. Und zwar geht es hier um die weißen Frauen in Bürger hier, in der, ich hätte fast gesagt, Apartheid, hier in der Jim Crow-Ära in Amerika, also nachdem die beendet wurde mit der Schulinklusion, dass sich da auch halt eben die weißen Frauen dann da zusammengefunden haben, um... Das war jetzt wann? 60er oder so? 60er, ja. Um halt eben irgendwelche Leute da teilweise auch körperlich halt zu bedrohen und alles Mögliche. Also da richtig halt mitgespielt haben, da die Leute zu diskriminieren. Und das halt auch so ein Ding ist, was sie halt auch schreiben, angeblich wegen dem... Was war das? Wegen dem... Die hatten hier irgendwie so einen Begriff hier auch wieder verwendet, irgendwie so ein, der so darauf abzielt, dass das ja alles männerzentriert ist, die ganze, ganze Gesellschaft, und dass deswegen das noch nicht irgendwie erforscht werden würde oder so. Also sie haben das wieder komplett umgedreht. So nach dem Motto, ja, weil wir ja sowieso alle in der patriarchalen Gesellschaft sind, das ist der Grund, warum man das nicht weiß, dass auch Täterinnen da eine Rolle gespielt haben und dass die Frauen da auch rassistisch waren wie sonstiges. Und wo sie halt auch nicht hier drauf eingegangen sind, dass dieser ganze Ursprungsfeminismus in Amerika ja auch total rassistisch war und dass sie dieses Frauenwahlrecht da ja nur sich auf ihren Zettel geschrieben hatten, nachdem sie dann gemerkt haben, oh scheiße, hier die schwarzen Männer, die kriegen jetzt ja auch das Wahlrecht und das sind ja, die stehen ja eigentlich hier unter uns und deswegen ist das ja eine super Kränkung hier. Und dann müssen wir das aber auch mal das Wahlrecht kriegen. Das war ja damals so, dass sie das erst gar nicht auf dem Schirm hatten, wo es jetzt heute immer alles so dargestellt wird, als wäre das irgendwie deren Riesenthema gewesen. Aber das war überhaupt nicht so. Das war eine Bewegung. Die wollten nicht, dass die Frauen das Wahlrecht bekommen. Das ist eine weibliche Bewegung. Die wollten das gar nicht. Die wollten nicht die Verantwortung haben, sozusagen. Ja, aber in dieser feministischen Geschichte war das ja schon so. Aber halt eben aus diesem Grund. Aus diesem Grund wegen den schwarzen Männern. Dass sie sich daran gekränkt gefühlt haben. Ja, das muss man sehen. Ja, wir waren die doch auch geschrieben, so ein bisschen in dem Artikel, dass sie das Ja, dass man das nicht irgendwie neu aufrollen müsste, aber dass das eben, dass die Geschichtsschreibung dann sich durchaus noch ein bisschen verbessern könnte, genauer werden könnte oder so. Ja, eben, aber halt, erklärt oder so, halt ne? Auch wieder aus diesem Grund, weil das ja alles hier so männerdominiert ist und das wäre halt der Grund, warum man das nicht weiß, dass es die Frauen gibt, die Täter sind. Also auch wieder so ganz merkwürdig, aber ja. Was Liebe zu Deutschland, ein Warnruf. Das neue Buch von Hamed Abdel-Samad habe ich diese Woche gelesen, vergangene Woche. Hat mir auch wieder sehr gefallen, wie die anderen Bücher von Hamed Abdel-Samad eigentlich auch. Und diesmal hat er auch so ein bisschen deutsche Geschichte betrachtet. Da fand ich ein paar Sachen, die ich jetzt auch noch nicht so wusste. Er hat zum Beispiel da so einen Schluss gezogen. Ich weiß nicht, ob der jetzt ursprünglich von ihm stammt oder ob er das da jetzt von woanders gelesen hat oder so. Aber auf jeden Fall, dass halt diese Veränderungen, die es in Deutschland immer gegeben hat, dass die größtenteils immer von außen gekommen sind. Also, dass man halt die Sachen immer alle abgelehnt hat bis zum geht nicht mehr und irgendwann ging es dann nicht mehr, weil dann irgendwie Napoleon da war oder die Römer oder die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg und so und dann haben sich halt Dinge getan in Deutschland. Also immer so lange halt, bis es nicht mehr anders ging und dann halt von außen. Und das war halt ganz interessant und dann hat er ja auch diverse Leute getroffen und sich mit denen unterhalten, unter anderem auch die Safsan Çebli, mit der hat er sich getroffen, die anfangs gar kein Fan von ihm war, aber sie haben sich dann wohl doch noch auf so ein paar Sachen einigen können. Zum Beispiel hat sie auch gesagt, die Frau Çebli hat sich ja auch mal darüber aufgeregt, dass sie in einem Flugzeug auf Englisch angesprochen wurde. Und das hat sie auf jeden Fall in dem Interview mit Herrn Samad dann gemeint, dass das dumm gewesen wäre, weil ja die Leute prinzipiell halt schon davon ausgehen, wenn sie jemanden auf Englisch ansprechen, dass sie das dann eher verstehen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher ist, dass die Leute das verstehen und dass es ja dann auch nicht böse gemeint ist und so. Und dass sie da auf jeden Fall überreagiert hätte, ja. Also ein ja. Warnruf, wovor warnt er denn? Hm? Ein Warnruf, wovor warnt er denn? Ja, vor den ganzen den ganzen Sachen mit der Debattenkultur, dass man nicht mehr reden kann über die wichtigen Sachen mit Islam und diesem ganzen Zeug, wo er schon länger hinterher ist und ja, dass man halt Sachen halt verpasst, sich darüber zu unterhalten, indem man das alles noch moralisiert und so. Hm. Ja. Also auch auf mehreren Ebenen sozusagen, ja. Ist ja auch richtig eigentlich. Ja, ist auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Das ist ein ganz gutes Buch. Kommen wir nun zu etwas vollkommen anderem. Kein gutes Buch, kein guter Artikel, keine gute Seite. Kotaku. Die Xbox Series X, die neu erschienene Konsole von Microsoft, oder erscheint die noch? Ich habe da kein Eisen im Feuer bei der neuen Konsolengeneration, aber dieses PlayStation ist wohl jetzt gerade rausgekommen. Aber die hat so viele Löcher. Wir können das hier auf dem Bild nur sehr schwierig sehen, weil über der Xbox ein Smiley ist. Aber ihr seht dahinter so ein paar Löcher und die ziehen sich über die gesamte Oberfläche des Geräts. Und was hier unsere gute Bekannte Ash Parrish, die letztens sich noch drüber gewundert hat, dass so viele weiße Figuren in Bard's Tale erschaffen worden sind, nicht Bard's Tale, Baldur's Gate, die hat jetzt Angst vor ihrer Xbox. Also sie behauptet, sie habe Tripophobia, also Tripophobia wahrscheinlich. Described as the fear of small holes. Also die Angst vor kleinen Löchern. Und deswegen sagt sie, sie könnte den Gedanken nicht ertragen, diese Xbox bei sich zu Hause zu haben. Auf der Arbeit geht es gerade noch. Ernsthaft, also die schreibt das wirklich hier. Auf der Arbeit geht es gerade noch, aber zu Hause will sie das Ding nicht haben und sie sagt dann auch, das ist weder in der, also es gibt keine medizinische Diagnose dafür, das ist auch nicht Teil der psychischen Störungen, aber 16% der Menschen, die leiden daran. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mal empirisch. Wie ist es mit euch? Unter was leiden die jetzt genau? Unter Löchern nicht sehen können oder wie? Genau. Oh mein Gott. Machen euch die Löcher hier auf dem Bild von der Xbox, machen die euch irgendwie Angst oder wird euch übel oder so? Erinnerte mich an so ein Mädel, die auf YouTube irgendwie so ein paar Videos hatte und die hatte Angst vor den Minions. Ja. Mit Angst davor. Das ist gar nicht so. Können die keinen Consent geben, oder wie? Also, keine Ahnung, was sie da getriggert hat, aber jetzt immer angefangen zu heulen, wenn sie die Dinge gesehen hat. Ja, auf jeden Fall, zu diesem kann man ja wenigstens sagen, das sieht relativ schwarz aus oder zumindest Anthrazit und das sind dann im Prinzip schwarze Löcher, also weiß ich nicht. Vielleicht sieht man da das Universum schwinden oder so. Oder das CO2 steigt da auf und keine Ahnung. Sie sieht sich dann noch Wasser reinkippen oder so, aus Versehen. Ja, I knew the Series X was going to be in trouble the minute its design was revealed. The holes are just big and prominent enough to trigger a response. The Series S is a bit better since the holes on its speaker are small enough to be obscured when viewed at a distance. Up close, it's still slightly unsettling, but the annoyance factor is more negligible. Also ich finde das sehr interessant. Also Trypophobie ist die Bezeichnung für die Angst vor einer Anhäufung unregelmäßig angeordneter Löcher, Beulen oder Dellen. Ja, komisch, ne? Hm. Ja, Angst vor Beulen bist du schon nicht so. Klick in der Optik oder was? Aber sie kann mit vielen Dingen auch umgehen. Also wenn die Löcher klein genug sind, ist es nicht so schlimm. Ne? Ja. Und das ist ja voll doof, weil das auch eine Ventilationsöffnung ist. Halt, sie kann nichts drauflegen oder so. Ich hätte eher Angst vor Staub. Das ist doch ein Staubfänger par excellence. Und jetzt kauft sie sich halt eine PlayStation. Ja, du musst was draufstellen können, Problem damit gelöst, kein Wasser reinfließt. Ein Deckchen drauflegen oder so. Wenn das nicht geht, ist gefährlich. Genau, einfach also, you cover the holes, where will the Xbox bees go? Oh. Ja, Borat hat neue Filme, falls ihr noch nicht mitgekriegt habt. Und hier haben wir Julia Wasenmüller, die sich im Missy-Magazin mit dem neuen Borat-Film auseinandersetzt. Julia Wasenmüller ist freie Autorin. Sie schreibt über Queer-Feminismus, Klassismus und postsowjetische Migration. Während ihres Politikstudiums lebte sie mehrmals in Lateinamerika, zuletzt in Buenos Aires. Sie ist Mitbegründerin des Kollektivs Post-Ost-Migrantifa und will erstens, dass russischsprachige MigrantInnen und sowieso alle Menschen aufhören, die AfD zu wählen und zweitens, Almans und sowieso alle reichen Menschen endlich ihr Geld teilen. Oh. Da habt ihr das als erstes gehört. Ja, Klischeekiste, ich höre die Tropfen. Ja, und diese Frau kommt wohl aus Kasachstan gebürtig und sieht jetzt also die Zeit gekommen, nochmal so ein bisschen die 15 Minuten auf der Weltbühne auszunutzen und sich darüber aufzuregen, wie schrecklich Kasachstan weggekommen ist. Bereits in den ersten Minuten des ersten Films mit einem Repertoire an sexistischen, rassistischen, antisemitischen und antiziganistischen Bildern aufgefallen. Borat war meine erste Begegnung mit Kasachstan im deutschen Fernsehen. Meine Eltern regten sich auf und ich dachte, fuck, da kommen wir her. Ja, vielleicht warst du nicht in dem Alter, wo man Satire und echte Realität, aber da, in das Alter kommen so Mädchen wie du auch gar nicht, ne? Ist halt leider so. Viele Borat-ZuschauerInnen wissen erst durch den Film, dass es das Land Kasachstan überhaupt gibt. Ja, also, wenn jetzt, kann schon sein, wenn man gar keine Nachrichten schaut und in Geografie nie da war und dann sich nicht für die Welt um einen rum interessiert, dann weiß man vielleicht also nicht. Also, ich wusste das. Ich weiß auch, dass die Hauptstadt von Kasachstan Frankfurt ist. Seit heute. Also, die heißt vielleicht von anders, aber in Wahrheit ist es Frankfurt. Ja, von Borat auch die Hymne gelernt. Der pseudo-kasachische Journalist Borat könnte quasi aus jedem Land östlich von Frankfurt Oder kommen. Denn worauf Cohn seine Jokes baut, sind Unwissen und Klischees über den weiten Osten, über die Rückständigkeit der Menschen, die über so viele Jahrzehnte hinter dem eisernen Vorhang lebten, über ein für immer anhaltendes Abgehängtsein vom Weltgeschehen und die aus all dem resultierende Demokratieunfähigkeit. Indem es Cohn gar nicht um Kasachstan geht, sondern Land und Menschen nur ein Tool bleiben, reproduziert er die vorherrschende Ignoranz gegenüber Zentralasien und dem Osten im Allgemeinen. Gedreht wurde dann in Glod, einem Dorf in Rumänien. Die ProtagonistInnen im Film sprechen Armenisch und Hebräisch, was beim Großteil des Kinopublikums vermutlich als Russisch oder Kasachisch durchgeht. Borats Aufruf Dziękuję ist eine Anlehnung ans polnische Dziękuję, was Danke bedeutet. Slawische Sprachen, same, same. Ach Gott, ist es echt so schlimm? Brennt der Hintern dann so lange, wenn man so aschbewetzt ja. ist? Das ist doch vor allem auch Absicht gewesen, um genau diese Unwissenheit der Kulturen da vor Ort quasi dem Spiegel vorzusetzen. Ja, das ist doch Borat. Der behauptet einfach irgendwas und die Leute sind so doof und so unwissend, dass sie das glauben, dass es da passiert. Das ist doch der Witz an der Sache. Das würde dem Missing Magazin aber auch nie einfallen. So was zu tun. Ich fand das überhaupt schon genial, dass da steht Missy Magazin und dann was darf Satire. Das ist genau das, was ich mir auch immer denke, wenn ich den Namen Missy Magazin irgendwo lese. Was erlaube Missy? Die Bösewichte im westlichen Film sind immer RussInnen. Dabei wird der gesamte postsowjetische Raum Russland zugerechnet und Zentralasien unsichtbar gemacht. Bei dieser Homogenisierung gehen RussInnen als weiß durch. BIPOCs werden geothert. Black Indigenous Persons of Color in Russland? Okay. Lokale Machtverhältnisse werden befeuert. In Russland sei es mittlerweile gängig, KasachInnen damit aufzuziehen, dass sie keinen Humor hätten, wenn sie bei Borat nicht lachen. Das ist natürlich... Da würde ich mal mit der UN... ob die nicht in Den Haag Platz frei haben für Leute, die sowas machen. Ob ihr das passiert Leute ist. Aufziehen wegen einem Film. Vor allen Dingen, da können die Feministen doch überhaupt nicht relaten, ne? Dass man denen vorwirft, sie hätten keinen Humor, wenn man sich was lustig macht. Muss ein ganz anderes Thema sein. Anders als vor 14 Jahren bei Borat 1 regt sich der Protest gegen den neuen Film vermehrt im Internet. Unter den Hashtags Cancel Borat oder We are not your joke fordern KasachInnen das Ausstrahlungsverbot von Borat 2 und das Recht für sich selbst zu sprechen. Was? Ja, und die kasachische Regierung macht derzeit das Very Nice von Borat quasi zur neuen Tourismus-Slogan-Kampagne. Ja. Aber warum wird denn von Borat den Kasachen das Recht abgesprochen? Mir wird nicht von Konzentrationslager Erhard das Recht abgesprochen, meinen eigenen, also als Deutscher irgendwie ich selber zu sein oder so. Warum machen Kasachen sich von einer Filmfigur abhängig? Ja, also beim ersten Film ist es wirklich so gewesen, dass die Kasachen halt dagegen protestiert haben, aber das war gar kein Witz von mir. Kasachstan hat offiziell Borat jetzt quasi als Aushängeschild für Kasachstan. Ist so, kann man sich da angucken. Auch offline versammelten sich Demonstrierende Ende Oktober vor dem Konsulat der USA in Almaty, teilweise mit ihrerseits anti-amerikanischen Slogans und dem Mankini tragenden Sacha Baron Cohen in einem Sarg. Mankini? Ja. Ich dachte, das wäre eine Maske. Also zumindest jetzt beim zweiten Film, oder? Und der Artikel schließt dann mit dem frommen Wunsch, Trump es feiert, Borat hoffentlich bald auch. Aber wir wollen euch eure Spiele nicht wegnehmen, wir wollen nur, dass die erwachsen werden. Die hat schon den zweiten Film gar nicht gesehen, los. Apropos, wir wollen euch eure Spiele gar nicht wegnehmen, wir wollen nur, dass die erwachsen werden. Die heilige Anita hat wieder gesprochen, die heilige Anita von Sarkisien. Und diesmal Star Wars-Fans festhalten. Gott hab sie selig. Lady Mandalorians have boob armor. Oh, come on, seriously. Also Ja, ey, das ist überhaupt das Allertollste, weil ich erinnere mich dann noch an dieses ganze dämliche Ding von wegen, oh, die haben ja viel zu knapp was an, das ist doch überhaupt gar nicht ein Kampf, kann man doch da gar nicht, das ist doch überhaupt keine Polsterung hier da. Und jetzt haben sie da zweckmäßige Kleidung boah, können Sie gar nicht und mehr das ist auch bewegen, wieder ne? falsch. Natürlich, ist immer alles falsch. Ja. Ist immer falsch. Ja, das ist sowieso wahr. Ja. Ja, Ja, historisch also. gesehen ist es wohl tatsächlich so, dass die Rüstungen nicht diese offensichtlichen Einwölbungen haben, sondern einfach ein bisschen weiter gepanzert waren, aber. Es gibt aber auch, ich glaube, von einem von diesen Schwerter-YouTubern, ich glaube, Shadiversity, gibt es ein Video darüber, ob das Sinn macht. Und der kommt zu dem, und der kennt sich wirklich aus mit Waffen. Und er kommt zu dem Schluss, ja, es macht Sinn, weil da ist halt was dann besser geschützt und nicht. Also, wenn du Das dich ist in ja eine, als Wahnsinn. Frau dann in eine Rüstung zwängst, Ja. wo vorne alles platt ist, steht das eh schon unter Druck. Und wenn du da dann eine drauf bekommst, ist das halt nicht so angenehm. Deswegen ist es schon vernünftig, auch die Brüste einer Frau dann geschützt und so irgendwie unterzubringen, dass sie halt ja im Kampf nicht stören. Das ist so. Aber Anita sieht Sexismus drin. Und nur wirklich, also die sind doch wirklich komplett von oben bis unten, die haben sogar eine Maske auf. Ich meine, manche Leute stehen da drauf, aber im Normalfall keinen Zentimeter nackte Haut, Anita. Was willst du noch? Ja. Oh ja, Ja, und aber das man ist erkennt die ja als nicht Scanner, die Frauen Maske und das so ist ja, abnehmen. man erkennt die So. als Frauen und das ist ja eh verkehrt. Das haben Wegen wir ja der auch schon Hüfte. gelernt bei ihr. Wir müssen Ja, die also Hüfte auch noch vielleicht aufschaffen. weiß ich nicht, aber die beiden anderen sind halt wegen der Hüfte Frauen, ja, vor allem. Ich meine, so ausgebeult sind die ja nun auch nicht, die Rüstungen, dass du sagen würdest, okay, das ist ja nicht so ein Chainmail-Bikini oder sowas. Tja, und man beachte bitte auch die Form der Das Helme, würde die unterschiedlich sind. Der rechte ist ein Kerl und die beiden linken sind Frauen. ja, wo ist jetzt der Unterschied nachher? Oder Ja, wie ist schöner? Visier ist halt anders. Das ist so ein bisschen was, was sie vom Kanon noch übernommen haben. Die gute Anita möchte halt gern Relevanz, wo keine ist. Und schön. Ja. Und hier haben wir Rock, Paper, Shotgun. Der Wow. Laden kommt wohl immer weiter runter, habe ich das Gefühl. Diese Woche hat er das hier Okay. getwittert. Assassin's Creed Valhalla Review. I think running towards an abbey yelling kill Christ and burn his house down is the energy a lot of people want right now. Also auf eine Kirche zuzulaufen und zu brüllen, tötet Christus und brennt sein Haus nieder, ist die Energie, die eine große Menge Leute momentan wollen. Und das kommt dann irgendwie eine Woche oder so. Oder 10 Tage nach Nizza. Und da soll mir noch mal einer sagen, dass das keine völlig bekloppten, Ja, abwegig auch, blinden. ne? Ziemlich abwegig. Nee, also ich find's krass. Also Ja. bei dem ganzen Scheiß, den wir momentan haben, dann über sowas hier, dass das in dem Spiel drin ist, dass das einen Kontext hat. Das ist alles was anderes. Aber das, ich weiß nicht, ich denke mal, dass hier der Autor ist mit Black Lives Matter verknüpfen will, dieses, oder in Chile haben die ja auch die Kirchen gestürmt oder wie auch immer, aber ich habe halt Nizza gesehen und dann zweimal geschluckt. Ich find's falsch, also das ist respektlos, finde ich. Also ich würde es als Journalist oder bei Rock Paper Shotgun muss man ja eher sagen, Blogger halt nicht machen, so, aber. Aber das ist nicht die einzige Scheiße, die Rock Paper Shotgun die Woche gebaut hat. Sondern die haben noch einen ihrer langjährigen freien Mitarbeiter gefeuert. Jemanden, den ich damals, als ich es noch gelesen habe, gerne, gerne gelesen habe. Den, wie heißt der? Tim. Also er hat die Wargaming-Ecke gemacht. The Flare Path. Und er hat sich hier in dem von der Jennifer Uncle zitierten Absatz hat er gesagt, ja, es gibt natürlich verschiedene Meinungen bei Rock Paper Shotgun. Ich zum Beispiel bin der Meinung, dass halt ich bin da so der Meinung von J.K. Rowling, dass Transfrauen und biologische Frauen zwei verschiedene Dinge sind und dass deswegen halt dementsprechend da auch getrennt werden sollte. Und diese Dame sagt dann, ja, aber guck mal hier, es gibt doch Transleser und Schreibende bei euch und Und jetzt müsst ihr was tun, wo ihr den bösen Turf in eurer Redaktion habt. Und ja, und was passiert natürlich, wenn du weiter runter scrollst? Noch ein Stückchen. Hier genau. Also hier sagt sie nochmal, for those not acquainted, also die Leute, die mit TERF speak, also mit Trans-Exclusive Radical Feminism sprechen, nichts anfangen können, die genderkritische Position in der Trans-Rechte-Debatte ist eine Haltung gegen Trans-Menschen, dagegen, dass Trans-Menschen wie alle anderen behandelt werden sollen. Es ist Diskriminierung. Und ein paar Minuten später kann sie Vollstreckung verkündigen. Thank you for doing the right thing, RPS. Und RPS hat geschrieben, Trans rights are human rights. We strive to create an inclusive space for all people. Earlier this week, a freelancer used the RPS comment section to express views that failed to comply. Und deswegen werden wir nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Zack. Weg ist er. Gecancelt. Mhm. Ja, und guck mal, wenn es beim Spielen toxisch wird, heute mal die Süddeutsche Zeitung dran. Ich sehe gar nichts, keine Drogen oder so, toxisch, kein Gift. Ja, aber denk doch an The Last of Us 2, ein Videospiel, das nicht nur weibliche Protagonisten hat, sondern auch eine lesbische Liebesgeschichte erzählt. Oh mein Gott. Streamerinnen, die über das Spiel sprachen, wurden beleidigt und bedroht, Wertungsplattformen mit negativen Bewertungen bombardiert und sogar die Entwickler des Spiels angegangen. Doch zwischen dem Getöse gab es auch Stimmen, die sich wehrten. Im Gaming. Egal. Das toxische Communities, Fans, die Foren, soziale Medien oder Online-Spiele nutzen, um sich zu organisieren und andere Spieler und Spielerinnen auszuschließen. Oft, weil sie Frauen sind, nicht weiß oder queer. Da sind ja ein paar Zocker jetzt so auch anwesend. Habt ihr das auch schon mitgekriegt? Freilich gibt es in solche Communities nicht nur im Gaming und der größte Teil der Menschen, die Videospiele spielen, stehen dem fern. Und doch sind diese toxischen Gamer laut, bestimmen oft den Diskurs. Ja, die heißen Anita Sarkeesian, Zoe Quinn, Matt Lees, Raimi Israel. Es gibt Menschen und Institutionen, die dagegen laut werden. Stand die den Diskurs? Oder führen die den Diskurs? Aber auch in den Communities gibt es ein Problembewusstsein. Es werden immer mehr Videospiele von Rechten als Rekrutierungsmittel genutzt, sagt Philipp, Mitglied des Zusammenschlusses Kein Pixel den Faschisten. Er möchte seinen Nachnamen lieber nicht nennen. Unsere Mitglieder werden immer wieder von Rechten ins Visier genommen. Das ist ganz schön schnell eskaliert bei keinen Pixel, ne? Erst haben sie alle Leute geblockt, die sie kritisiert haben. Und jetzt werden sie von Rechten ins Visier genommen. Lassen die sich nicht blocken oder was? Das ist das Problem, Philipp. Man könnte meinen, sie legen es drauf an, ne? Oder meint ihr vielleicht die Kritik an eurem Scheißdreck, die ihr gleich mal als rechts abqualifiziert, weil ihr die großen Arbiter seid, die entscheiden hier, wer ist rechts und wer ist links, Philipp? Videospielforen und Gamechats würden genutzt, um Botschaften zu verbreiten und Spieler direkt anzusprechen und zu animieren, sich anzuschließen. Hey, pst. Willst du meiner Trollgruppe beitreten? Add mich auf Steam, hä? Pst, ey. Oder was? Wir versuchen darüber aufzuklären, sagt Philipp von Kein Pixel gegen Partei. So wenden sich die ehrenamtlichen Mitglieder etwa an Spielehersteller, um ihnen deutlich zu machen, was in ihren Spielen passiert. Genauso würden sie... Nein, was ist das denn für eine Formulierung? Das ist das Bescheuerste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Ich will dir gleich erklären, was in seinem Spiel passiert, Jo. Was in deinem Spiel passiert. Das ist gut. Alter Schwede, ey. Genauso würden sie aber auch versuchen, gleich selbst einzugreifen, da die Stimme zu erheben, wo es nötig ist. Es ist wichtig, hasserfüllte Kommentare nicht einfach stehen zu lassen, sondern sich zu solidarisieren und dagegen zu sprechen, sagt Philipp. Warum hast du mich dann geblockt, Philipp? Warum hat Aurelia mich geblockt? Warum habt ihr mich alle geblockt? Warum redet ihr nicht mit mir? Du bist ein hoffnungsloser Fall bist vielleicht. Ja, ich bin so ein Rechter wahrscheinlich. Ja, bestimmt. 65% der Spieler haben schon Belästigungen beim Online-Spielen erlebt. Na, na, na, na, na. Es steht allen offen, das Medium, nicht nur einen kleinen Kreis. Was anderes hat nie jemand behauptet. Je mehr Videospiele das gesamte Spektrum der Gesellschaft abbilden, desto unterschiedlichere Menschen sprechen sie an. Ja. Wenn man genug Zeit in Online-Gaming-Communities verbringt, ist es unmöglich, nicht auf sexistische, homo- und transphobe oder rassistische Kommentare zu stoßen. Das sagt der Entwickler des Spiels Antifa. In dem Spiel kontrolliert man einen drolligen Charakter mit Gasmaske, der sich aufmacht, den bösen Gegner Humpel Dumpty zu besiegen. Eine Karikatur Donald Trumps. Das Spiel sollte ein Statement sein, denn er findet, dass es zu wenig Spiele mit antifaschistischem Inhalt gäbe. Auch das könne ein Grund sein, wieso diese toxischen Communities existieren und sich bestärkt fühlen. Ja, dieses Spiel könnte ein Grund sein, ja. Die Spiele selbst bauen zu selten eine kritische Distanz aus. Das war ja mal der Titel von so einem Treffen von dieser Digra-Gruppe, dieser Digital Games Research. Das die Spiele selbst bauen zu selten eine kritische Distanz auf? Nee, Critical Distance hieß das. Ach so, ja, Critical Distance. So hieß doch, hieß so nicht sogar dieser Blog, der irgendwie der eine Zeit lang existiert hat. Ja, und das Treffen hieß irgendwie Critical Proximity, glaube ich. Irgendwie so. Das war das, wo der Lifschitz da damals irgendwie dieses GTA-Spiel-CD irgendwie auf der Bühne zerbrochen hat. Und meinte, das ist Game nur ein... Sex of Hot Garbage. Was hat er irgendwie gesagt? Das ist be broken on racks. Er hat irgendwie gemeint, so, ja, es ist nur eine CD oder so, irgendwie ist es kein Spiel oder irgend so ein Kram. Ja. Lang, lang ist es her. Aber unvergessen, ja. Das ist irgend so ein Talking Point von diesen Radikal-Heinis. Aber ich find's geil. Kein Pixel den Faschisten, wir haben antifaschistisches Spiel, alles prima, alles super, so. Ja, da kommt da hier Ideologie in diesem Spielhobby, so. Schützt euch, Leute, die Rechten sind los, sagt der ja, Entwickler. Oh Mann, ey. Dieses Spiel klingt ja genauso wie das andere. Heimatdefender, ja. Der eine geht halt gegen Trump und der andere verhaut Böhmermann und Kahane und Maas. Ich meine, what the fuck? Zwei Seiten einer Medaille, da hätten wir, da ist es wieder das Hufeisen. Ja. Kein Pixel den Faschisten. Warum gebt ihr, ihr dürftet euch selber keinen Pixel geben. Wisst ihr? Also ihr, das ist ein Paradoxon. Geht weg. Schon mal den Preis für die beste Schlagzeile der Woche. Genau, für die Leute, die uns nur zuhören, Feminismus könnte teuer werden, steht da als Überschrift. Das ist das neue Deutschland und sie schreiben, 100 Demonstranten gegen Abtreibungsgegner erhalten Strafbefehle und landen vor Gericht. Das ist auch so schönes Passiv. Ne? Die kriegen das und die landen da, aber die haben überhaupt nichts gemacht. Ne? Also überhaupt nicht. Nötigung wird ihnen aber vorgeworfen, nein. Genau, zum Beispiel Widerstand, Nötigung, Vermummung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Nach neuen Deutschland-Informationen hat bisher niemand die schriftlichen Urteile akzeptiert. Die FeministInnen wollen die Gerichte entscheiden lassen. Bisher urteilen diese sehr unterschiedlich. Während eines ersten Verfahrens am vergangenen Mittwoch gegen 150 € Strafzahlung eingestellt wurde, wurde am Dienstag eine Frau wegen Nötigung zu 675 € Strafe verurteilt. Am Donnerstag folgte eine weitere Einstellung wegen Geringfügigkeit. Kommenden Dienstag findet die nächste Verhandlung statt. Lilly Kramer vom Bündnis, what the fuck? Dass die Proteste gegen die christliche FundamentalistInnen organisiert, bezeichnet das Vorgehen gegen die DemonstrantInnen gegenüber Neuen Deutschland als Katastrophe für die feministische Szene in Berlin. Es entstehen Kosten für AnwaltInnen und Gerichtsverfahren, sodass wir davon ausgehen, dass auf die AktivistInnen insgesamt ein Betrag im fünfstelligen Bereich zukommen kann. Besonders jetzt in der Corona-Krise, ja, 100 Leute, das ist schlimm. In der viele MenschenInnen, nein, diesmal nicht, ihre Jobs verlieren oder KurzarbeiterInnen Geld bekommen, sei das eine enorme Belastung. Das Bündnis ruft daher zu Spenden für die Betroffenen auf. Ja, Spenden für die Leute dürfen keine Demonstration abhalten, weil das ist ja schlecht. Es geht überhaupt gar nicht darum, also, ich meine, ja, also ja, Inhalte oder so, ne, das ist ja alles, das gehört alles verboten. Da kann man dann nötigen und so weiter, das, ist, ja. Das muss ja alles dann sein. Das ist einfach nur Feminismus. Und dann passiert uns, wir erhalten und wir landen. Das passiert uns dann. Wir müssen warten auf ausgeglichene Löhne. Ja, wir hatten ja am Samstag in Frankfurt auch eine Querdenken-Demo und da haben sich ja auch alle bitterlich aufgeregt, dass die Polizei Frankfurt halt die Gegendemonstranten haben die Demo-Route von den Querdenken-Leuten blockiert. Die Polizei hat sie zweimal gewarnt, dann haben sie die Wasserwerfer rausgeholt und natürlich war das Geschrei groß. Ja, wie kann denn und wie? Wir sind doch Demokraten. Wir wollen doch nur verhindern, dass die Nazis hier lang marschieren. Warum packt man gegen uns die Wasserwerfer aus? Ich frage mich sowieso, ob man unbedingt jede Woche demonstrieren muss. Na gut, das müssen ja selber wissen. Die Schwaber, die anderen haben ja dann auch noch den Wasserwerfer gekriegt, die Querdenken-Leute, weil sie sich an die Auflagen gehalten haben. Also war die Polizei für mich war Player of the Match auf jeden Fall. The German print media landscape in early 2020. I didn't know SZ was bigger than FAZ or that the Welt was so tiny or shrinking so fast. Wenn du etwas runterscrollst, dann sehen wir die Auflagen. Bild 1,1 Millionen, Süddeutsche Zeitung 306.000, Frankfurter Allgemeine 199, Handelsblatt 139, die Welt nur 74, Taz 49 und Neues Deutschland gesamt 18.960. Der Spiegel ist ja nicht mehr drin, ne? Das ist keine Tageszeitung. Hier gibt es eine Tageszeitung. Ich fand es schickig. Ich hätte gedacht, dass die Welt größer ist. Also, ich keine Ahnung. Und SZ hätte ich nicht gedacht, dass die so groß sind. Ich könnte mir vorstellen, dass aber die Rückgänge bei Springer auch mit einer relativ erfolgreichen Monetarisierung der Internet Geschichte zusammenhängen. Also. Ja, scheinbar haben die eine Weile geglaubt, sie könnten mit ihren Auslieferungen oder so weiter überleben, aber die waren ja eh nur, um eben die Nachrichten mit der Werbung auszuliefern oder so. Ja, ist schon bitter, wenn du dir das anguckst, die Rückgänge bei der Bild-Zeitung. Oh. 196%. 196.000. Ich wusste gar nicht, dass es das Neue Deutschland überhaupt noch als Zeitung gibt. Natürlich. Das wäre nur ein Online-Ding. Haben wir schon öfter? Ach, Quatsch. Nee, das gibt es schon auch noch als Habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen in meinem ganzen Leben, Neues Deutschland in gedruckt. Ich auch nicht, aber es stimmt auf jeden Fall, dass online natürlich den Zeitungen da das Wasser abgräbt. Ne? Das tun sie ja schon länger, da wehren sie sich auch immer so gegen. Auch im Fernsehen, finde ich, ist das auffällig. Sie immer auf die Konkurrenz vom Internet rumhacken. Nein. It's learning. SH, it's learning. Ja. Oh Gott. Brauchen wir eigentlich gar nicht kurz auf den Artikel eingehen. Das ist die Lernplattform jetzt Corona-mäßig aus der Taufe gehoben und offensichtlich mit einer heißen Nadel gestrickt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Nur in Schleswig-Holstein. Shit's learning. Ja. Ja. Ressortchefin Karin Prien, CDU, konterte wenig später, die Regierung habe in der Corona-Pandemie in Rekordzeit eine leistungsfähige Lernplattform eingeführt. Andere arbeiteten sich an Penela-Humor und der URL der Webseite eines Dienstleisters ab. Humor sieht anders aus, liebe CDU Schleswig-Holstein. Und ich meine, wer von euch hat nicht Shits Learning gelesen? Ja, natürlich. Vielleicht hat das jemand entschieden, der das Internet nicht kennt. Aber gut, Shits Learning. Ja, das erinnert mich an eine Sache, die es in Hannover mal gab. Da gab es so eine Initiative von ein paar netten Menschen, die ich auch mal getroffen habe. Und denen ich dann gesagt habe, was ihre super tolle Einrichtung für Kinder für Politik begeistern, die sich nannte Pimp My Town, was das Wort Pimp bedeutet. Da waren sie dann ein bisschen, das war ihnen dann natürlich ein bisschen peinlich, aber ja, das gab es auf jeden Fall mal, Pimp My Town. Nach Shit's Learning ist man dann bei Bullshit Knowing, ne? Die heißen heute die Hannover Hoes. Ja, It's Learning ist ja der norwegische Dienstleister, der die Ausschreibung gewonnen hat. Ja, dann hätte man trotzdem drüber nachdenken sollen. Ja, klar. Aber das, ja, gut, ich meine, Norwegen sprechen ja auch Englisch. Also hätten es denen auch auffallen können. Eventuell, ja. Vielleicht haben die gedacht, dass die Deutschen nicht Englisch sprechen. Keine Ahnung. Vielleicht haben die Norweger sich auch einfach nur schlapp gelacht. Ja, apropos Dinge, die überhaupt nicht passen. Ja, sag nochmal. Nee, ich sagte, vielleicht haben die einfach gedacht, so die Deutschen haben das so bestellt, dann kriegen die das auch so. Kann auch sein. Ja. Shit's Learning. Ja. Aber jetzt haben sie auf jeden Fall ihre Lektion gelernt. Ja. Apropos Dinge, die überhaupt nicht passen. Die Frauenquote in der CSU, die haben ja jetzt letzte Woche war es, glaube ich, groß rausgetwittert, dass sie unbedingt in DAX-Vorständen eine Frauenquote haben wollen, mit Formulierungen, die man sonst, also Talking Points 1:1 von der SPD übernommen. Und jetzt schreibt hier der Twitter-User Lukas, Random Lukas, schreibt hier, kurzer Reminder bezüglich Frauenquote in DAX-Vorständen. In der CSU ist eine solche Quote meines Wissens keine Beschlusslage und wird es mutmaßlich auch nie werden, weil mindestens 70% der Mitglieder Parteitagsdelegierten dagegen sind, denke und hoffe ich. Antwort von Dorothee Bär wird kommen. Punkt. Hashtag sorry, not sorry. Ja. Schleich, schleich, schleich, schleicht sich überall ein. Angezogene Handbremse und so. Ja, genau. Also Konservatismus ist Progressivismus mit Tempolimit. Also. Nur hat Robert das ja nicht alleine zu entscheiden, glücklicherweise. Vielleicht ist in der CSU noch ein letzter Rest Basis. Ja, keine Ahnung, die haben das ja schon von ihrem offiziellen Account rausgetwittert. Ich denke mal, dass sie sich da wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie das bei denen läuft, per Dekret da irgendwie einfach irgendwelche Präsidiumsbeschlüsse wahrscheinlich raushauen. Mit Sachen, die sie jetzt gerade irgendwie wichtig finden oder so. So nach dem Motto, ja, ist ja egal, uns wählen die Bayern ja sowieso. Also. Ja, das ist ja nicht mehr so. Und ich finde hier die Antwort von Leonard Hess ziemlich gut, direkt drunter. Ach nett, der Führerbeschluss ist zurück. Kleben Sie dann bald auch Ihre Plakate selber? Ja. Das ist, ich glaube, die Basis in vielen Parteien müsste halt mal ihre Stimme erheben. Tut sie aber offensichtlich nicht. Ja, am Parteitag läuft das bestimmt dann so, dass die Delegierten auf die wichtigen Themen eingeschworen werden. Und wenn das dann dazugehört, dann wird das eben, dann weiß der eine oder andere vielleicht mal die Hände zusammen und stimmt dafür oder so. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, dazu hatte ich, es gab jetzt letzte Woche so ein Interview, längeres Interview, 2 Stunden fast, auf so einem YouTube-Kanal mit dem Hans-Georg Maaßen. Ich glaube, der Stachel oder so nannte sich das. Wenn ihr es suchen wollt. Und er berichtet dann da auch so von so einem CDU-Parteitag, wo ihm irgendwelche Leute irgendwie gesagt haben, so ja, und die Merkel und so weiter und so fort. Und er sagt dann so, ja, aber ihr habt doch da wurde doch irgendwie minutenlang applaudiert. Und die Leute hätten ihm alle gesagt, irgendwie so, ja, ich war auf Toilette, als sie geredet hat. Und er sagt so, ja, wie 5 Minuten lang oder wie? Oder Viertelstunde oder wie lange das da irgendwie war. Ja. Ja, aber da redet die Vorsitzende schon eine Stunde oder so. Ich glaube halt eigentlich eher, dass das wahrscheinlich Eher so ein Präsidiumsbeschluss halt wieder ist. Also sowas, was halt diese Führungsriege von der Partei da dann irgendwie einfach durchwinkt, weil sie auf Basis von irgendwelchen anderen Entscheidungen dann irgendwie meinen, dass sie dafür ein Mandat hätten, das einfach so festzulegen. Also das gibt es in diesen Parteien halt auch andauernd, solche Sachen. Ja, kann dann sein, dass einer rebelliert auf dem Parteitag, aber es ist nicht unbedingt gesagt, ne? Ja, wie gesagt, das braucht dann eventuell gar keinen Parteitag, wenn dieses Präsidium das irgendwie da beschließt Okay. und es die anderen nicht stört, dass sie den gegenteiligen Antrag dann irgendwann einreichen oder so. Ja, genau, das meine ich Und so damit. ist das halt. Sie haben die Leute da irgendwie alle auf Linie, die da drin sind in dem Gremium und wenn sie sich dann alle einig sind, dann so nach dem Motto, ja, zack, sorry, not sorry, ja. Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel. Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad Oder begründet. ja, praktisch schon zum Namen gehört, ne? Professor Dr. Dr. Franziska Giffey. Und unter diesen Poesiealbums oder über diesen Poesiealbumseintrag schreibt die SPD Berlin allen Ernstes: großer Respekt vor deiner Entscheidung, liebe Franziska Giffey. Wir stehen solidarisch an deiner Seite. Wozu hat sie sich denn entschieden? Hat sie sich entschieden, dass sie verloren hat und den Titel nicht mehr tragen darf? Oder was hat sie entschieden? Genau, Joe Biden ist jetzt Doktor und Genau. Ja, sie kann nur entschieden haben, dass sie, was denn, dass sie beim Bürgermeister antritt oder so, wenn sie gelassen ja, wird. sie wird jetzt Bürgermeister von Frankfurt in Klammern Berlin. Genau. Na, Ministerpräsidentin von Berlin, glaube ich, das Im wäre, oder? Endeffekt hat sie was Mögliches. Also sie kann für sich privat entscheiden, dass sie halt nicht mehr mit Dr. Giffey unterschreibt. Ja. Aber mehr auch nicht. Also sie kann nicht diesen Doktortitel zurückgeben oder außer Kraft setzen oder irgendwas. Ich denke mal, das Verfahren der Prüfung wird weiterlaufen, wenn es nicht irgendeine Mauschelei gibt. Und ja. Sie hätte entscheiden können, den Job dahin zu werfen. Also Das ich nicht finde, viele nach dem, abzugeben. was dem Herrn Gutenberg passiert ist, Die Schawan hat ja auch abgegeben, ne? Das hat ja auch einen geworfen, das ist ja. Das Nee, hat die auch keinen Sinn. musste ja auch, ne? Die ist ja dann abgezogen worden zum Vatikan Die als Franziska Ach könnte ich so, mir aber auch gut okay. im Vatikan vorstellen. Die hat Ja, Neukölln sicher. ja auch mit den Wir haben ganzen Zeit für ein bisschen ab, bitte. hat ja in Neukölln auch mit den ganzen fundamental Ja. Bösen zu tun gehabt. Ja, aber Also. da galt sie ja irgendwie als Hardliner. Das war das Ding, wo sich heute keiner mehr daran erinnern kann. Aber da haben wir damals, als wir das erste Mal über sie berichtet hatten, als sie da aufgestiegen ist zur Familienministerin, da war das ja überall, wurde das ja irgendwie geschrieben, dass sie ja die Neuköllner, dass sie ja so eine, Herrscher von Neukölln. dass sie ja so eine total abgeklärte, nur Nonsens Bürgermeisterin von Neukölln gewesen wäre. Ja. Weißt du, Und ich was stelle mir haben wir dann hinterher bekommen? Kennen Sie den Film Fuck You Goethe 3? Das haben wir bekommen. mal vor, die geht irgendwo hin und sagt dann: Herr Remo, Sie müssten dringend damit aufhören, hier illegale Sachen zu machen und Schutzgeld zu erpressen. Das geht so nicht weiter. Da müssen wir unternehmen. Dann sagt der Herr Ja. Remo, wer Stimmt, ich war bin ich. und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Ferrari. Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in meinem Familiennamen begründet. freundlichen Grüßen, Bushido. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, die Vergleiche auf jeden Fall wurden überall gezogen, ne, mit Gutenberg. Diese ganzen Ja. SPD-Leute, die alle gemeint haben, Gutenberg, weg, weg, weg, weg, weg. Ja. Das ist Oder unhaltbar, SPD, ne? untragbar und so weiter und so fort. Und dieses Mal war es dann plötzlich ganz was anderes. Diesmal war Wer es ein. ich bin und was ich kann. Ja, Das Ding ist ein Fiddlesel, ein bisschen doch diese besser, weißt Handschrift, ne? Also da hat ja auch zu jemand dazu gefragt, was das mit der Handschrift soll. Für mich ist das vollkommen klar. Das soll menscheln ohne Ende, ne? Was mich als Ja, Mensch Manu. ausmacht, meine Ja. Handschrift. Ja, da hatten wir hier Ja, von ich weiß nicht, dem. haben die das gepusht, gehört die zu, auch zu der Riege der Leute, die da so gepusht wurden, obwohl sie nichts, großartig so, oh gut, was hat sie denn gemacht? Politik oder was? Wissenschaft oder? Ja, Politikwissenschaft, ja. Ja, da irgendwas über Europa und Demokratie war ja irgendwie ihre Doktorarbeit. Und ja, auf jeden Fall hier dieser Herr Lorenz Meyer, von dem ich irgendwie gehört habe, er wäre beim Bildblock, steht da ja auch. Der hat hier einen längeren Thread geschrieben: Familienministerin Franziska Giffey, in Klammern SPD, will künftig nicht mehr auf Plagiate in ihrer Doktorarbeit angesprochen werden und hat dazu eine bemerkenswerte Erklärung voller Finten, Opfer, Sprech und Pathos abgegeben. Kennt man gar nicht von irgendwelchen Frauenpolitikern. Wir schauen uns das mal an. Dann schreibt er hier, um es vorwegzunehmen, GFSX eine Mischung aus uneinsichtiger, Non-Apology, in Klammer Nicht-Entschuldigung, Unreue, Klammer zu, halbherziger Rückgabe von Liebesgut in der Hoffnung auf Straferlass und Vergesslichkeit allerlei Opfer und Märtyrergetür und Wahlkampfgeklingel. Im Intro soll nüchtern, objektiv und protokollarisch klingen. Das nachträgliche Prüfverfahren gegen Plagiatsverdacht stellt sie als eine Entscheidung über mein Promotionsverfahren dar. Die Metabotschaft eigentlich nur ein Verwaltungsakt wie viele andere. Ja, und über irgendwas von jemand anders und also nicht beteiligt, ne? Sie. Ja, das Präsidium revidiert seine Entscheidung und was macht man, wenn man seine Verachtung über etwas kommunizieren, aber keine Schimpfwörter verwenden will? Man reagiert mit einem effekthascherischen: Das nehme ich zur Kenntnis, weil sie das hier in Absatz hier schreibt. Die konkret vorliegenden Täuschungsvorwürfe beantwortet Giffey mit einem allgemeinen Platz, der nichts zur Aufklärung beiträgt. Es ist schließlich eine Selbstverständlichkeit, dass eine Promotionsschrift in Anführungsstrichen nach bestem Wissen und Gewissen verfasst wird. Und dieser lange Passus lässt außer Acht, dass die Universität eine Rüge ausgesprochen hat, dass die Prüfer wirklich befangen waren. In Klammern Verbindung zu Giffeys Doktormutter. Und immerhin eine objektive Täuschung an 27 Stellen festgestellt wurde, weil sie hier nämlich schreibt, dass die praktisch nichts da ihr nachweisen konnten, was so nicht stimmt. Giffey inszeniert sich als Justizopfer, denn eigentlich sei sie die Getäuschte. Interessant. Sie geht bereits von einer, in Anführungsstrichen, anderen Einschätzung der Universität über die Entziehung des Doktortitels aus. Anscheinend ahnt sie den Ausgang, ja. Deshalb geht sie direkt in den Angriff über. Das Verfahren ist nicht Herr über sie. Sie ist Herr über das Verfahren. Bei der Gelegenheit wird die Diskussion und möglicherweise persönliches Fehlverhalten in eine, in Anführungsstrichen, politische Auseinandersetzung umgedeutet. Genau, so macht man das. Genauso wie mit diesem ganzen: Ja, die Leute wollen mich ja nicht, weil ich nur eine Frau bin und die hassen mich ja mit Frau und Frauen, die wollen Frauen verdrängen, ist genau die gleiche Scheiße. Wir rekapitulieren ihre Botschaft. Erstens, der Vorgang ist verjährt bzw. längst entschieden. Giffey sieht sich als Opfer eines Justizbehördenirrtums, politischer Intrigen. Die Arbeit war allererste Sahne. Klammern summa cum laude. Was sie weiter kommunizieren will: Es geht nicht um ihre Promotion. Finstere Kräfte wollen sie beschädigen und alles, was ihr nahesteht, Familie, politische Oh, Arbeit, Partei. Es ist ein Narrativ von einer Märtyrerin, die selbstlos Leid auf sich nimmt, um andere zu erlösen. Kennen wir auch überhaupt nicht von irgendwelchen Frauenpolitikern, gar nicht. Dieser kurze Abschnitt klingt zumindest harmlos, hat es aber in sich. Die eigenlobgetränkte Poesiealbumssoße kommt mit einer populistischen und fast wissenschaftsfeindlichen Huckepack-Botschaft daher. In Anführungsstrichen: Ach komm, wer braucht schon einen Doktortitel? Hauptsache Mensch. Ja, das war das mit dem, was wir gerade in Handschrift gelesen hatten. Die vielfach vorhandene Titelverachtung liegt ja oft daran, dass manche Leute sich den Titel erschlichen, ohne die Mühen einer echten akademischen Auseinandersetzung auf sich zu nehmen. Das langjährige Führen als Doktortitel ist karriereführend, karrierefördernd. Das, was Giffey ist und kann, in Anführungsstrichen, hat sie eventuell auch der Nutzung des Titels in der Vergangenheit zu verdanken. Zusatzfrage: In wie vielen Bewerbungsverfahren hatte sie dadurch eingegebenenfalls ungerechten Vorteil? Würde ich mich auch mal fragen. Nun leitet Giffey vollends ein paar des Größenwahn und Selbstüberschätzung ab. Ohne sie werden wir die Jahrhundertkrise nicht meistern können. Das verlangt jedoch ihren vollen Einsatz und ihre ganze Kraft. In Klammern Metabotschaft: Lasst mich endlich in Ruhe meine Arbeit machen. Kennen wir auch gar nicht, sowas. Selbst will sie das Wort Rücktritt nicht ins Spiel bringen, aber genau darum geht es in dem Absatz, den Rücktritt zu entgehen. Und darum auszudrücken, dass sie sich für die ganzen Planeten, das Universum und die SPD aufreibt. Das Wahlkampfgeklingel am Ende richtet sich vor allem an die eigene Gefolgschaft und soll in ihren Reihen geschlossen halten. Klammern: Giffey will Bürgermeisterin von Berlin werden, einer ihrer Wahlkampfschwerpunkte. in Anführungsstrichen Schulen und Wissenschaft hier passendes Emoji-Denken. Fazit, Giphy verhält sich wie eine enthauptete, wie eine ertappte Autodiebin, die sagt, in Anführungsstrichen, die Karre habe ich jetzt viele Jahre benutzt, in der nächsten Zeit fahre ich sie eh nicht, aber sie bleibt schön hier stehen und jetzt hört auf rumzunerven, ich muss die Welt retten. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und sie hat hier bei Jung und Naiv was, glaube ich, gesagt, dass sie zurücktreten würde, wenn ihr Doktortitel aberkannt wird, also in der Vergangenheit, was jetzt natürlich mittlerweile vollkommen egal ist. Und auch interessant fand ich diese Einschätzung hier von Thorsten Krings. Thorsten Krings ist ein FDP-Politiker, der, glaube ich, ein kommunales Mandat hat und sich im Moment auch um ein Landtagsmandat in, ich glaube, Baden-Württemberg, glaube ich, bewirbt bei der nächsten Landtagswahl da. Und der Mann, wie er hier schreibt, ich betreue und bewerte selbst Dissertationen, also jemand, der sich damit auskennt. Deshalb ein paar Anmerkungen, Doppelpunkt. Der Doktor ist kein Titel, sondern ein akademischer Grad, der als Namenszusatz getragen wird. Giphys vermeintlicher Verzicht auf einen Titel ändert nichts an der Tatsache, dass fragwürdig ist, ob sie diesen Grad mit rechtmäßigen Mitteln erreicht hat. Das ist fragwürdig, denn nach allem, was mir bekannt ist, ist noch nicht einmal klar, ob die Dissertation überhaupt den Ansprüchen an die Wissenschaftlichkeit einer solchen Arbeit genügt. Es scheint sich eher um eine Art Projektbericht zu handeln. Das ist etwas anderes als eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit. Ferner muss geklärt werden, ob es sich um eine anteilige Plagiate handelt. Viel wichtiger ist für mich aber die Frage, wie es bei der ersten Überprüfung zu einer Lösung kam, die im Hochschulrecht gar nicht vorgesehen ist. Jetzt erwarte ich von den zuständigen Behörden, dass Giphys Finte um den angeblichen Titel schonungslos entlarven. Ich habe meinen Amtseid geschworen, Gerechtigkeit gegen jedermann ungeachtet seiner Person walten zu lassen. Ja, also hier halt eben dieser Aspekt, dass diese Doktorarbeit halt schon nach dem, was sie ist, also selbst wenn jetzt überhaupt gar kein Plagiat drin wäre, meint halt eben hier der Herr Krings, dass es überhaupt gar keine Doktorarbeit, gar nicht als Doktorarbeit taugt, die Doktorarbeit von der Frau Doktor. Ne? Also das nochmal obendrauf auf die Plagiate. Da waren sie sich aber ganz schön sicher, wa? Ihrer Sache. Jo. Oder in Deutschland weiter, oder was? FDP fällt auf 5%. Grüne legen zu. Das war eine aktuelle Umfrage und zwar brisant für die Freien Demokraten und ihren Vorsitzenden Christian Lindner ist daran allerdings, dass sie damit auf 5% fallen und der Wiedereinzug in den Bundestag in Gefahr gerät. Bei Forsa lag die FDP zuletzt vor 5 Wochen bei diesem Wert. Unverändert deutlich stärkste Kraft bleibt die Union mit 36% vor den Grünen mit jetzt 19%. Auf Platz 3 folgt der SPD mit unveränderten 15%, vor der AfD 10%, der Linken 8% und der FDP. Ja. Was ja, in der Bild am Sonntag-Umfrage waren sie aber 7%, was dann auch direkt wieder Leute gesagt haben, sagte Motto, ja, hier, guck mal, 7%, wobei ich mich da auch nicht drauf ausruhen würde. Also, nee, das ist nicht, wenn sie stabil hätten, dann würden das vielleicht reichen, ne? Das, Diese Rolle als Zünglein an der Waage hat ihnen immer ganz gut gefallen, glaube ich. Oder? Ja, aber die werden sie ja nicht wahrnehmen, weil wie ja hier schon drinsteht, kann sich ja im Prinzip die CDU ihren Koalitionspartner aussuchen. Jo, und wenn es nur 5% sind, dann wird es auf jeden Fall schwierig, das nur mit der FDP zu machen. Weil im Moment könnten sie ja mit den Grünen oder der SPD, ohne dass sie noch einen Dritten im Bunde brauchen, regieren, wenn das denn so ausgehen würde, wie das diese Umfrage halt eben nahelegt, ja. Das hängt halt auch vom Kanzlerkandidaten bei der CDU ab, schauen wir mal. Das ist noch nicht geklärt. Ja, wobei ich aber glaube, dass sich letzten Endes die Grünen mit jedem arrangieren werden. Und die SPD auch. Wahrscheinlich, ja. Und die SPD nicht nochmal, ey. Das ist doch selbst mal drauf raten da mit der SPD. Mit oder für? Also ja, bisher scheint ja dieser Teflon-Merkel und der Teflon-CDU eigentlich überhaupt nichts geschadet zu haben. Also. An SPD gestorben. Ja, und apropos FDP, dieses hier fand ich noch ganz interessant. Das Lower Class Magazine und irgendwelche Kommunisten-Heinis bei Twitter haben sich hier mit so einem Juli- und FDP-Mitglied irgendwie angelegt und er hat dann irgendwen als irgendwas mit. Ja, hat auf jeden Fall ein Schimpfwort benutzt gegenüber irgendwem und das hat dann hier den Herrn Anpalagan dazu. Der hat es hier verteilt von diesem Lower Class Magazine, die da auch seinen Namen, glaube ich, dann drin hatten in dem Ding. Also seinen richtigen Namen und irgendwann wundert es doch sehr, dass so viele FDP-Angehörige einen rassistischen Zug offenbaren und nein, natürlich sind nicht alle FDP so, es ist nicht im Kern irgendeines liberalen Verständnisses, aber Einzelfälle sind ja auch nicht, sind es auch keine mehr oder etwa doch, oder sehe ich irgendwas falsch? Ja, ich sehe hier nur, dass Kommunisten-Heinis Liberale nicht mögen, oh, Überraschung, Überraschung. Und dass man da irgendwas mit Rassismus meint, weil diese Beleidigung irgendwas mit Ziegenficken oder so war. Und ja, Ziegenfickender Kommi oder so hat er irgendwen genannt. Und jetzt kommt hier direkt der Ombudsmann der FDP und gerätscht hier rein. Aber natürlich insofern, dass er sich hier irgendwie entschuldigt für FDP-Angehörige gegenüber diesen Leuten, die eh nicht mögen und auch nie mögen werden und sich auch diesen ganzen Krempel rausfischen und das alles breittreten bis zum geht nicht mehr, um den Leuten zu schaden und das nimmt man einfach dann alles so auf. Was für eine beschämende Wortmeldung. Und dann nochmal irgendwie den Namen wiederholen. Insofern illiberale Kackscheiße. das ist auch keine schöne Ausdrucksweise hier, Herr Feiner Groh, nee, Kackscheiße nicht, der die Leute wegen ihrer Sprache kritisiert. Egal, was die Einzelfallprüfung ergibt. Einzelfallprüfung, ey, Bullshit auf Twitter. Leg dich wieder hin. Ich meine, wir haben ein systematisches Problem mit Leuten, deren Freiheitsverständnis nicht nur nicht immun gegen Ressentiments bis hoch zum Nationalismus ist, sondern die eigenen Ressentiments sogar als Anrecht der eigenen Freiheit verstehen, ja. Systematisch ist das Problem erstens, weil sich aus diesem Freiheitsverständnis konsequenterweise Stil und Position, laberababa, bla bla bla. Was soll das? Was soll der Schmarrn? Und die haben den richtig gemobbt, den Typen für diesen Spruch, für den er sich auch entschuldigt hat, was hier der Nils auch schreibt. Sie verbreiten jetzt Ombudsmann das Narrativ einer FDP, die ein massives Abgrenzungsproblem hätte. Und dann hier dieser User hat sich unangemessen geäußert, hat sich aber schnell dafür entschuldigt. Sie dagegen schreiben mit jedem schießen mit ihrem Thread völlig über das Ziel hinaus. Und das sehe ich auch so. Ich fühle mich von einer Ombudsperson, die eigene Mitglieder öffentlich so cancelt, nicht repräsentiert und hoffe, sie nie in Anspruch nehmen zu müssen. Ich muss mich von ihrem Thread als freier Demokrat scharf distanzieren. Das sehe ich auch so. Ja. Der Thread ist aber auch echt hart. Tja, wenn einige wieder einen Höhenflug kriegen, ne? Ja, und das ist dieses Ding. Man versucht, irgendwelche Leute zu überzeugen, die sowieso einen Hass schieben auf die Liberalen, die sowieso einen Hass drauf schieben. Das wäre genauso, wie wenn ich jetzt losrennen würde und irgendwie sagen würde, so, ja, hier, wir müssen irgendwelche Identitären einsammeln oder so. Die sollen wieder uns mögen oder so. Das wären die auch nicht. Ne, und diese ganze beschissene Stilkritik bringt gar nichts. Also, da will kein Mensch irgendwen. Und die sollten sich lieber darauf konzentrieren. Also aus meiner Sicht halt, was bei denen halt irgendwie im Hinterkopf ist, ist, die sehen das halt so, also mit die meine ich jetzt so einen progressiven Flügel. Die denken sich halt, ja, damals sind wir rausgeflogen aus dem Bundestag, weil wir irgendwie ein Image hatten als Frauenfeinde und kaltherzig, was ja zum Teil auch stimmt. Und dann denken sie sich dann so, ja, wir haben das dann gerettet, weil wir jetzt die Progressiven sind und wir finden das ja alles prima und wir machen diese ganze Frauenförderung und wir sind die Empathischen und so und deswegen sind wir wieder reingekommen in den Bundestag. Das ist aber Quatsch. Sondern warum man wieder reingekommen ist im Bundestag war, weil Christian Lindner gesagt hat, hier Political Coolness, ne, weil man da gegen diesen übertretenden Political Correctness-Kram sich ein bisschen dagegen geäußert hat und vor allen Dingen, weil man den Leuten in Aussicht gestellt hat, dass man daran interessiert ist, eine vernünftige ja, also eine vernünftige, diese hier 2015 Flüchtlingskrise vernünftig aufzuarbeiten, ohne Schnappatmung und Populismus und Kram. Das ist der Grund, warum die Leute die FDP gewählt haben, aus meiner Sicht, bei der letzten Bundestagswahl. Und dann ist man reingekommen in den Bundestag und hat dann gesagt, so, ja, jetzt machen wir hier Diversität und sind irgendwie grüner als die Grünen in vielen Punkten und fordern dann noch so ein bisschen Abschaffung vom Soli für unsere Basis. Und das ist dann das, was die Leute von uns erwarten. Und das ist meines Erachtens nach der Fehlschluss, der da passiert ist. Aber ich will jetzt auch nicht zu weit abschweifen. Hakenkreuz eingeritzt, Überfall vorgetäuscht. Nach einem angeblichen Überfall auf einen 19-Jährigen hat das vermeintliche Opfer eingeräumt, sich selbst verletzt zu haben. Damit wollte der junge Iraner Aufmerksamkeit erregen. Nach dem Bekanntwerden des angeblichen Überfalls hatte die Bielefelder Bewegung Rise Up for Justice für Samstag zu einer Demonstration gegen rassistische Gewalt aufgerufen. Laut Polizei in Bielefeld erwarten die Veranstalter rund 100 Teilnehmende. Dazu, ob die Kundgebung trotz der neuen Wendung in dem Fall stattfinden soll, hat sich Rise Up for Justice bislang nicht geäußert. Ja, grober Unfug. Also. Ja. Wer Aufmerksamkeit brauchte. Ja, es ist ja bezeichnend, dass so ein Klima herrscht, dass der Herr hier das quasi ausnutzen wollte, dieses Klima, um damit Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist schon, ne, nicht schön. Ja. CIA kauft verstärkt deutsche Hightech-Unternehmen. Während in Europa nur marktferne Forschung gefördert werden darf, kaufen die US-Investoren diese anschließend auf und sorgen mit staatlichen, meist militärischen Aufträgen dafür, dass die Unternehmen ihren Sitz in die USA verlagern. Zuletzt kam die bayerische ISA Aerospace in den Fokus der Amerikaner, die in Stuttgart inzwischen einen Talentspotter etabliert haben soll. Ja, also Technologietransfer von Europa in die USA. Also wir geben Forschungsgeld aus und die CIA kauft dann die Hightech-Unternehmen auf. Cool. Also, ist das hier InQtel oder wer? Warte. Iro Aerospace. Also nee, InQtel ist ja die Holding von der CIA, die Firmen kauft. Das meine ich. Ah, ja. Ja, schön. Ich meine, wir haben eh keine Interessen. Ne? Also von daher. Oh Mann, ey. So geht Wirtschaftsförderung auch. Ach ja. Kommen wir zum Wohl der Allgemeinheit. Es hat ja wieder eine Lockdown-Verschärfung gegeben. Und da gibt es ja auch immer Klagen gegen diese Lockdown-Verschärfung. Und ich habe einfach mal ein paar bemerkenswerte Gerichtsurteile mitgebracht. Das ist alles nur, also, ja, wie man das sieht, kann ja jeder selber bewerten. In Düsseldorf ist es ja so gewesen, dass beschlossen wurde, dass in jeder Straße, in jeder Gasse, auf jedem Feld, egal ob da Leute sind oder nicht, eine Maskenpflicht im gesamten Stadtgebiet herrscht. Und da hat das Verwaltungsgericht gesagt, nein, nein, nein, das geht nicht. Und hat dem Kläger stattgegeben, dass es unverhältnismäßig ist. Und da diese eine Person dann von dieser Pflicht ausgenommen wurde, hat die Stadt Düsseldorf dann gesagt, okay, bevor wir jetzt noch Tausende von Klagen bekommen, die auch alle keine Maske haben wollen, machen wir doch eine andere Regelung, dass halt nur in gewissen Stadtgebieten, Haupteinkaufsstraßen und so weiter, diese Maskenpflicht besteht und haben somit dieses Problem umschifft. Ja, das war ein Gerichtsurteil, wo es etwas abgemildert wurde, aber ein stadtweiter Maskenzwang ist ja auch ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Und das konnte halt auch wirklich nicht gerechtfertigt werden. So. Und ich will freuen, ein bisschen ganz schnell durch die Dinger durchgehen jeweils, weil es sind einfach nur ein paar Sachen, die beispielhaft sind. Maskenpflicht an Schulen bleibt, aber mit Tragepausen. Hier geht es um Bayern darum, dass mehrere Elternverbände geklagt hatten, dass es halt überzogen wäre. Und da hat sich das bayerische Gericht quasi milde gezeigt und hat gesagt, ja, die Maskenpflicht ist schon wichtig, aber die Kinder müssen ja auch mal durchatmen können. Das heißt, wenn sie in der Pause auf dem Schulhof sind und der Abstand von 5 Metern oder sowas eingehalten werden kann, dann dürfen sie die Maske auch mal absetzen. Ja, ist ja schön, ne? Ist ja echt nett. Kann man sich freuen. Freiheit, ja. Wie schön sie ist. Bayern verbietet Indoor-Sport ganz. Ja, da es hat ja in Hamburg, glaube ich, und in Bayern hat es 2 Gerichtsurteile gegeben, dass Fitnessstudios wieder öffnen dürfen. Ich weiß jetzt nicht, was da in Hamburg raus geworden ist. Ich glaube, da ist nächste Woche noch ein weiteres Urteil. Aber in Bayern hat das Bayerische Verfassungsgericht so argumentiert, ja, aber die Fitnessstudios bleiben geschlossen, aber es gibt eine Ausnahmeregelung für Sporthallen, sodass die geöffnet bleiben dürfen, wenn da halt nur maximal 2 Haushalte, maximal so viel Personen, bla bla bla, da sein dürfen. Und damit hätten die Fitnessstudios wieder eröffnet werden müssen. Und Bayern hat das Ganze einfach so geregelt, dass sie einfach die Indoor-Hallen auch jetzt geschlossen haben. Und damit ist das Problem gelöst und alles bleibt zu. Ein weiterer Sieg für die Freiheit. Ja, super Idee. Erfinderisch muss man sein, ne? Ja, ist fast schon kriminelle Energie, würde ich dem unterstellen. Also. Das, man macht, was man machen kann, ne, anscheinend. So, ja, und hier haben wir eins der ersten, was vom Bundesverfassungsgericht abgeurteilt wurde. Und da ging es im Endeffekt um eine Kinobetreiberin mit angeschlossenem Restaurant. Und die hatten das Geschäftskonzept gefahren, dass sie die Kinos an Videospieler quasi ausgeliehen haben, dass sie da auf dem großen Bildschirm ihre Spiele zocken können. Okay. Und der Restaurantbetrieb konnte halt nicht weitererhalten werden. Und dadurch, dass jetzt die Kinosäle und die Restaurants nur noch Lieferdienst anbieten dürfen, sehen die sich halt in ihrer Geschäftstätigkeit sehr stark eingeschränkt. Was ja auch so ist. Und das muss halt gerechtfertigt werden. Das muss verhältnismäßig sein. Und das Bundesverfassungsgericht hat im Endeffekt gesagt, ja, das ist alles verhältnismäßig. Und zwar, weil der Restaurantbetrieb ja weiterhin stattfinden kann und mit dem Lieferdienst kann halt weiterhin ein Umsatz erwirtschaftet werden und deswegen wird die wirtschaftliche Tätigkeit nicht eingeschränkt und das ist halt schon ziemlich, ziemlich seltsam, dass sie halt pauschal gesagt haben, komplett Kino plus Restaurant, ja, aber das Restaurant darf noch liefern, das heißt, da wird ja wahrscheinlich nicht so ein großer Umsatzeinbruch entstehen, dass ihr in eurer Geschäftstätigkeit gefährdet seid. Eine sehr seltsame Argumentation und natürlich auch noch argumentiert, dass es nur bis zum 30. November beschränkt ist. Ich weiß ja nicht, ob ihr davon ausgeht, dass der Lockdown verlängert wird oder dass bald nochmal einer kommt, aber ja, also ich fand das ein bisschen mager für das Bundesverfassungsgericht in der Argumentation und vor allem wurde halt immer wieder argumentiert mit den übergeordneten Gründen des Allgemeinwohls, ja, was halt so ein Rechtsprinzip ist und schade. Das erste Verfassungsgerichtsurteil dazu und es ist nicht sehr positiv ausgefallen im Sinne der Freiheit, meiner Meinung nach. Mal gucken, ob es dann nochmal eine Revision, beziehungsweise eine Revision kann es dazu gar nicht geben, weil es ist ja ein Verfassungsgerichtsurteil, aber es kann nochmal, wenn sich die Basis verändert hat, könnte dann nochmal ein Eilantrag gegeben werden, ja, von der Klägerin, von dem Unternehmen, das geklagt hat. Weil entschieden wurde und die Grundlage sich verändert hat, sollte es über den 30. November hinaus verlängert werden. Und das wäre schön, weil dann gibt es direkt wieder ein schnelles Gerichtsurteil vom Verfassungsgericht, weil dann halt nicht mehr durch alle Instanzen durchgeklagt werden muss. An effective COVID-19 vaccine is a turning point in the pandemic. It's a breakthrough for the history books, but a lot still needs to be done. Da hat ja auch die Börse ziemlich verrückt gespielt, also da war ein richtig heftiger Boom, als die Nachricht rumging, dass Pfizer Und ein deutsches Bio, BioNTech heißt die Firma, ein deutsches Unternehmen, ein Trial abgeschlossen haben, wo sie 94 Menschen geimpft haben und 86 auf den, also 86 von denen haben eben sind nicht krank geworden. Also und die Impfung, die ist bis zu 90% effektiv. Also es ist eine sehr gute Entwicklung oder eine sehr gute Nachricht, aber mal gucken, was da dann am Ende wirklich dran ist. Also ja. Ja, und der Reitschuster schreibt, dass alle so ein bisschen mitverdienen, unter anderem auch das RKI, dass da die Abteilungsleiter teilweise in Beteiligungen verstrickt sind, die dann wiederum Laborgesellschaften haben, also irgendwelche Gesellschaften mit beschränkter Haftung zum Beispiel, und dann eben überall so ein bisschen mitverdienen. Das weiß ich nicht genau, ob das jetzt wirklich kritisch ist. Ja, Moment mal, das ist halt noch so ein bisschen die Frage, ne? Also es gibt da halt diese Sachen, die jetzt irgendwie, also dieser Typ, von dem wir ja auch schon mal geredet hatten, diesem Herrn Lute, hieß er, glaube ich, von ehemals FDP, genau, der hat das nämlich irgendwie in Berlin hier rausgekriegt, dass... Ja, ich glaube, hier von dem Drosten auch so eine Beteiligung oder so. Ja, das ist ja das, was alle Welt, was in unseren Kommentaren ja auch schon 50.000 Mal behauptet wurde, das schreibt aber hier der Reitschuster, dass er sich dem noch nicht anschließen kann. Weil die das ja abstreiten und deswegen geht ja auch die Unschuldsvermutung, wie er halt eben nochmal schreibt. Okay. Also das finde ich ja ganz wichtig, dass wir das jetzt auch nicht hier einfach behaupten, weil das ist nämlich noch keine Tatsache. Aber was sie hier auf jeden Fall herausgefunden haben, ist halt eben diese zig Public Health Laborunterstützung und die wiederum wie war das? Und die hat hier was mit dieser Firma GenExpress Gesellschaft für Proteindesign MbH zu tun, die hier irgendwelche Schnelltests und so anbietet. Und da wiederum ist irgendwer, der halt von dieser Taskgruppe hier irgendwie von dieser ZIG, der ist da dran irgendwie beteiligt. Und das ist halt eben dieses Ding mit Compliance-mäßig und so. Und das hat der Reitschuster bei der Bundespressekonferenz gefragt, den Spahn und hat dazu nur zurückbekommen, dass sie ihm das noch nicht beantworten können und dass sie da auf ihn zurückkommen. Und jetzt schreibt der Herr Reitschuster halt, dass diesen Teil der Antwort, den würde es in dem Stream von der Welt, von der Bundespressekonferenz, wäre der nicht drin. Und in dem später hochgeladenen Teil bei Phoenix, da war er dann drin, aber dafür irgendwelche seine kritischen Fragen zu Demo in Leipzig und in der deutschen Grenzkontrollen wären da nicht drin gewesen. Ja. Und komisch, ne? Aber nichts Genaues weiß man noch nicht. Auf jeden Fall ist es so, nicht ist die Anfrage von dem Herrn Lute, dass es da auf jeden Fall diese GenExpress Verstrickung halt gibt mit dieser Abteilung vom Gesundheitsministerium von Berlin. Und die soll wohl auch irgendwas mit der Charité zu tun haben. Ja, aber ansonsten mehr ist hier noch nicht bekannt. Aber wie Herr Reitschuster ja schon schreibt, normalerweise sollte man meinen, dass das halt längere Kreise irgendwie zieht, wenn sowas rauskommt. Na, weil das ja schon halt eben eine wichtige Sache ist, wo gerade ganz Deutschland irgendwie drauf guckt. Und ja, wo ja auch halt alle möglichen Mythen sich drum ranken, ne, und irgendwelche Dinge halt behauptet werden von irgendwelchen Leuten und da mal Klarheit zu schaffen, sollte normalerweise schon im Interesse von Journalisten auf jeden Fall sein, ja. Nun, ich denke mal, ein Aspekt, der da vielleicht bald auch mal untersucht werden wird, sind die ganzen patentrechtlichen Angelegenheiten. Mit Wissenschaftspatenten ist das ja auch manchmal eine Sache, die lizenziert wird und wo Lizenzgebühren anfallen. Ich kann da jetzt zu der deutschen Situation nichts sagen, aber in Amerika gab es ja einige Leute, die da bei dem CDC gearbeitet haben und die halt Empfehlungen für bestimmte Arzneimittelhersteller ausgesprochen haben. Und hinterher hat sich halt rausgestellt, dass halt diese Wissenschaftler halt Patente auf gewisse Wirkstoffe oder auch gewisse Krankheitserreger, die für oder Derivate von Krankheitserregern, die halt für Laborproben genutzt werden, für Negativproben oder sowas, hatten und halt auch bei diesen Tests Sachen halt immer über die Lizenzgebühren im Hintergrund mitkassiert haben. Das ist jetzt nicht illegal, aber es ist halt eine Compliance-Angelegenheit. Das muss offengelegt werden. Und das, wie gesagt, Amerika. Ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland ist. In Deutschland muss das, glaube ich, auch offengelegt werden. Ja, ich meine jetzt mit den Patenten auf die Wirkstoffe und so. Ja. Mhm. Ja. Das ist ja mal eine Zuschauereinsendung, die ich mir allerdings noch nicht näher angucken konnte. Hat da jemand von euch nochmal reingeschaut? Ich habe das überflogen, sagen wir mal so, versucht, die wichtigsten Punkte rauszufinden. Und die haben halt gesagt, dass sie die Leute, die sie da getestet haben, dass sie die eine halbe Stunde ja ausatmen lassen, so ungefähr, und haben dann gemessen, was dann an Virenlast dann in ihren Aerosolen oder so zu finden ist. Und das war nicht so viel. Wir konnten das nicht so richtig sagen, ob das wirken kann, weil die Menge dazu gering war. Es geht hier um den Mund-Nasen-Schutz, müssen wir vielleicht noch dazu sagen, für die Leute, die uns nur zuhören, ja. Okay. Das war schon, ja? Ja, hauptsächlich. Also sie meinten dann schon irgendwie, dass es im Freien irgendwie auch unnötig wäre und im öffentlichen Nahverkehr war dann schon irgendwie angebracht und so. Also sie haben dann ein differenziertes Bild gezeichnet, sagen wir mal so. Okay. Dass es nichts bringt, haben sie nicht geschrieben. Es gibt auch ein paar neue Regelungen von der WHO wohl, beziehungsweise Empfehlungen, die standen da auch mit drin. Also, die sehen das wohl so ähnlich. Don't chase the Swedish herd strategy. As many know, Sweden took the careless herd strategy in spring to let the coronavirus run rampant. Huge COVID-19 deaths compared to its Nordic neighbors. But Swedish leaders claim they built herd and will win the second wave. Here's how it's going. Das ist ein Faden, der sich um Schweden so dreht und weil ich ja in der letzten Folge, wo ich da war, auch öfters mal Schweden in den Raum geworfen habe, wollte ich euch einfach mal Informationen mitbringen. Also der Erik Fiegel-Ding, der sieht das schwedische Modell eher kritisch. Also das Ding ist halt auch, die schwedische Regierung, die hat halt auch Zahlungsengpässe, also die sind dabei, bankrott zu gehen, also kleinere Kommunen, die haben schon Zahlungsausfälle und deren Strategie, also wie ist es erfahren, hat auch damit zu tun, dass sie sich sozusagen einen Lockdown gar nicht richtig leisten können. Also, ja. Ein Lockdown kann sich eigentlich niemand leisten, deswegen ist es doch auch nur, darum ist es ja so notwendig, ne? So. Ja, ja. Ja, das war's auch schon. Why the neoliberals won't let this crisis go to waste. Das ist ein Artikel vom Jacobin Mag. Jacobin Mag hat einen starken linken Einschnitt und you never want a serious crisis go to waste. And what I mean by this is an opportunity to do things that you think you could not do before. When I started doing work on this, I kept raising the issues to audience. Why doesn't the left has the equivalent of the more tolerant society? Of course, the answer is we don't believe in this autocratic top-down structure. Also, ich lach mich tot. Ja, die Linken glauben nicht an Jakobin-Magazin, glaubt nicht an autokratische von oben nach unten Structure. Nee, kein bisschen. Weil Soros funktioniert das schon ganz gut, ne? Nee, ich meine ganz generell hier Zentralkomitee, keine Ahnung wie was. Also glauben nur daran, dass man alles von oben nach unten den Leuten vorsetzen muss. Ja, also wenn ihr Zeit habt, lest den Artikel im Detail durch. Also der ist eigentlich ganz gut. Also mir hat das sehr gefallen. Also ganz gut inwiefern? Ja, Opposition Research oder wie? Opposition Research, genau. Also zu verstehen, was die Linke denkt über den Neoliberalismus. The next decade could be even worse. A historian believes he has discovered iron laws that predict the rise and fall of societies. He has bad news. Also der Peter Tutchen, der ein Augenblick, der ist vor 10 Jahren damit aufgefallen, dass er eine Vorhersage gemacht hat, dass die 2020er Jahre, dass die sehr mit Riots und mit Problemen behaftet sind. Und he has been warning for a decade that a few key social political trends portend an age of discourse. Civil unrest and carnage worse than most Americans have experienced. In 2010, he predicted that the unrest would get serious around 2020 and that it would let up until those social and political trends reversed. Havoc at the level of the late 1960s and early 70s is the best case scenario. And all civil war is the worst. Also, der hat sozusagen, der versucht durch massive Datenerhebungen in der Geschichte sozusagen Gesetzwidrigkeiten oder also Gesetze zu entdecken. Und er hat halt herausgefunden, dass sozusagen im Westen die Elite überproduziert wird. Also dadurch, dass man zu viel Aufstiegschancen hat, ist es so, dass es für die dann Menschen, die glauben, dass sie in der Elite sind, dass es nicht immer einen freien Platz gibt und dass die dann Kontereliten werden und dass sozusagen der Wettbewerb der Eliten, dass das den Westen zurzeit übel zuspielt. Also, ja. So viele Studierte und so, ja. Ja. Naja, grundsätzlich haben wir ja sowas. Wir haben ja diese ganze Welle von Schwachsinn studiert, aber irgendwas mit Medien ist ja schon sowas wie eine Gegenelite. Ja, genau. Genau. Das ist auch entstanden aus dem Wettbewerbsgedanken. Ne? Die haben immer gedacht, irgendwie, wer mehr Studenten hat, der hat die bessere Bevölkerung oder so. Und da haben sie dann so Wettbewerb gestartet von 30 Jahren. Und das ist das Ergebnis heute. Naja, US versus Chinese. Powers of Persuasion. Does the United States or China have more influence in the Indo-Pacific region? Das ist ein neuer Rand-Report. Ich habe gehört, dass der ziemlich interessant sein soll. In competition, influence the ability of one actor to shape the actions of another is relative and depends on a partner's shared interests with the United States versus China and what the United States can offer the partner versus China. Across the Indo-Pacific region, China has more economic influence and the United States has more diplomatic and military sway. But partners generally value economic development over security concerns. The United States has more influence than China in Australia, India, Japan, and the Philippines and Singapore. Similar influence in Indonesia and relatively less influence in Malaysia, Thailand and Vietnam. Ja, das war's auch schon. Also ich werde das auf jeden Fall lesen und werde euch updaten. The new map, Energy, Climate and the Clash of Nations. Das ist ein geopolitisches Buch, das ist ein Allrounder. Viele der Themen, die angesprochen werden, haben wir zum Teil auch schon im Stream besprochen. Was ganz interessant ist, das Buch geht auch auf den Anfang der Corona-Krise ein. Das war irgendwie ganz merkwürdig sozusagen für mich, den aktuellen Coronavirus einfach schon in dem Buch verwurstet zu hören, war einfach irgendwie schickig. Also das, die Krise dauert schon eine ganze Weile. Also und das Buch ist auf jeden Fall geopolitisch. Also wenn man einfach einen Einstieg sucht, ist das Buch auf jeden Fall eine gute Idee. Also, ja. Der Anteil von Bargeld und Bankguthaben am Geldvermögen der Deutschen wird immer größer. Zuletzt lag er mit mehr als 28% doppelt so hoch wie 2007. Dabei ist der Kaufkraftverlust inzwischen eher die Regel als die Ausnahme, wie sogar offizielle Daten zeigen. Quelle Bundesbank. 28%, da kann aber auch die Basis sich verändert haben, oder wie? Ja, ich habe den... den Tweet einfach eingereicht, weil ich sagen möchte, Leute, habt nicht viel Geld auf dem Bankkonto. Ihr bekommt keine Zinsen, die Inflation. Ihr werdet kalt enteignet. Ich, keine Ahnung. Geht auf Aktien oder so. Oder weiß auch nicht. Ja, Bankguthaben und Geldvermögen der Deutschen. Da ist die Frage, ich habe diese Statistik mir jetzt nicht angeschaut, ja, aber geht es da auch um Unternehmenswerte und um Institutionen? Weil da gab es ja das Phänomen, dass halt, ja, hatte ich auch schon mal angesprochen, dass sehr viele Leute Liquidität gehortet haben, weil halt keine anderen Renditemöglichkeiten da waren und deswegen Liquidität besser war als Rendite im mittelfristigen Bereich. Ja, und naja. Also ich glaube, Privathaushalte haben nicht so eine hohe Sparquote. Das muss ich mir nochmal genauer angucken, was damit gemeint ist. Dass die Sparquote allerdings generell recht hoch ist, ist ja klar. Ne? Das hat ja die Europäische Zentralbank auch immer wieder bemängelt. Aber ist ja nicht so gut im Unternehmenssektor, als beim Privathaushaltssektor. Ach, hier steht wachsender Anteil von Bargeld und Sichtanlagen privater Haushalte. Ne? Muss ich mir nochmal genauer angucken. Ob Gold da auch mit runter zählt? Gute Frage. Nein, Bargeld und Bankguthaben. Also wahrscheinlich nicht. Eher nicht. Scheint mir seltsam. Ja, kommen wir nun nochmal zu der Präsidentschaftswahl in Amerika. Dieses hier ist vom Federalist. Ich weiß nicht genau, wo man die einordnen muss. Ich würde mal tippen, wahrscheinlich eher rechts. Abel, weißt du da vielleicht genaueres? Ich dachte auch, dass die eher konservativ sind. Also. Ja, die sagen hier auf jeden Fall, dass es in Michigan, gibt es hier einen Bericht darüber, dass da angeblich Beobachter von den Republikanern davon abgehalten worden sind, diese Auszählung von den Briefwahlstimmen da zu beaufsichtigen. Und hier wird auch irgendwie das Gesetz zitiert, was es da gibt, oder dieses Statut dafür. Und da heißt es dann irgendwie, dass da, wenn möglich, alle Parteien das Recht haben, da zugegen zu sein, wenn die diese Unterlagen da zählen. Ja. Aber halt keine Ahnung, wie kredibel das ist. Es ist halt eine der größeren Sachen, die ich da auf jeden Fall gefunden hatte zu diesem ganzen Thema, ob da jetzt an der Wahl irgendwas verkehrt war. Aber diese... Eine von sehr vielen Einzelfällen. Ja. Und ein wichtiger Punkt war hier, dass sie einfach zu weit wegstanden, um wirklich gucken zu können, ob wirklich Manipulationen durchgeführt werden konnten oder ob nur Anmerkungen gemacht wurden und so weiter und so fort. Es ist halt schwierig zu sagen. Deswegen sind ja Wahlbeobachter normalerweise auch ein bisschen näher dran, damit es halt nicht diese Ambiguität gibt. Aber ja, das ist jetzt halt einer von verschiedenen Fällen, die debattiert werden, die ja auch vor Gericht gelandet sind. Und ich weiß nicht, ob das in Michigan der Fall war, aber irgendwo hatten die sogar gleichtägig dann quasi nochmal alles zurückgesetzt und nochmal neu ausgezählt in einer gewissen Lokalität, weil die da halt schon selber gesagt haben, okay, das hätten wir so nicht machen sollen. Ja, da gab es auch noch diese Geschichte mit diesem Wahlcomputer, der in irgendwelchen Bezirken da viele Stimmen irgendwie für Biden angeblich gezählt hat. Das hatte ich allerdings, glaube ich, sogar bei CNN gehört. Das ist eine Wahlsoftware gewesen, ja. Ja, genau, irgend sowas. Und wo sie dann halt auch gemeint hätten, dass die dann auch noch in anderen Counties irgendwie aktiv gewesen wäre. Das war noch so eine Sache. Und generell ging es ja auch noch um diese Mail-In-Geschichte, wo ich so ein Interview gesehen hatte mit dem Attorney General, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, dem obersten Staatsanwalt, genau, und schon von vor der Wahl, wo er über diese Sachen gesprochen hatte, und das waren ja so Änderungen, die sie da kurzfristig halt eben gemacht hatten, dass sie den Leuten halt allen Leuten, die da im Register irgendwie drin standen, Bestandsdaten, denen einfach halt ihre Zettel einfach zuschicken und dass sie dann die halt dann eben wieder wegschicken oder halt eben nicht, je nachdem. Und dass das ein Ding wäre, was alle möglichen unabhängigen Sachen, die sich da ein bisschen beschäftigt hatten, wo wohl auch irgendwie der ehemalige Präsident Jimmy Carter irgendwie dran beteiligt gewesen wäre, hat er irgendwie gemeint, die wären zu dem Schluss gekommen, dass das also anfällig wäre für Manipulationen. Und ja, und der in diesem Interview hatte, wurde aber auch darauf angesprochen, dass es das angeblich in manchen Staaten schon vorher gegeben hätte, auch dieses Mail-in-Voting, und dass sie das da wohl schon länger betrieben hätten. Ja, also es ist alles so ein bisschen, Es ist Ja, ich alles glaube, sehr so durcheinander Kleinigkeiten, gewesen und es ist sehr viel schiefgelaufen und ne? man Ja, kann da so. einfach nur sagen, so ja, es ist sehr viel schiefgelaufen und vielleicht ist auch sehr viel schiefgelaufen mit krimineller Energie. Die Frage ist, war es so viel, dass es die Wahl dann über die Gerichte jetzt noch beeinflusst oder nicht? Ja, weil dieses Das ist die ganze, offene Frage. ich fand es halt in Deutschland auf jeden Fall war es richtig bezeichnend, halt dieses, oder auch in Amerika halt auch dieser Switch von 4 Jahren, oh mein Gott, die Russen haben uns unsere Wahl geklaut, von heute auf morgen auf, oh mein Gott, Trump sagt, die Wahl wäre geklaut. Was Ja. fällt ihm ein? Das ist ja Zweifel an unserer Demokratie und das ist ja typisch für autoritäre Herrscher irgendwie, dass sie Zweifel an der Demokratie irgendwie machen und so weiter und so fort. Also ja, das war schon auffällig an dieser ganzen Sache auf jeden Fall. Und wenn sie dann irgendwie so meinen, so, wer würde dann auf diese Idee kommen? Also wenn ich hier solche Sachen hier lese, dieses Lincoln Project, das ist irgendwie so ein Twitter-Account auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was da sonst noch dahinter steckt. Nein, nein, nein, nein. Das Lincoln Project ist eine Sache ganz, ganz für sich. Das ist eine Bewegung innerhalb der republikanischen Partei, die aus dieser Never-Trumper-Bewegung rausgekommen ist und hat jetzt schon viel größeren Einfluss auf die Politiklandschaft als die Tea Party Movement jemals hatte, falls das noch jemand was sagt. Und Ja. die haben jetzt auch schon einen eigenen, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein eigenes Medienimperium, aber die haben einen eigenen Medienarm jetzt aufgebaut. Und ja, Also ich kenne ihn also nur als Lincoln Project, Twitter-Account, eine ganz, ganz seltsame Angelegenheit. den sowohl irgendwelche Linksbizarren als auch irgendwelche CDU-Leute bei uns in Deutschland, irgendwie habe ich das schon deren Tweets retweeten sehen, weil sie halt eben so schön anti-Trump sind, ja. Und nach diesem Bericht hier von Bloomberg sind jetzt wohl losgegangen und haben irgendwelche Anwälte, die Trump jetzt vertreten, beziehungsweise die Republikaner vertreten, deren andere Mandanten irgendwie angeschrieben und probiert, die da irgendwie zu canceln. Teilweise erfolgreich auch. Ja, genau. Und also wenn ich sowas dann schon wieder lese, dann verstehe ich dann halt wieder nicht, warum die überhaupt die Notwendigkeit sehen, sowas dann zu machen. Also, wenn das alles so offensichtlich und normal und vernünftig alles ist, dann sollen die doch einfach ihre Anfechtungen da durchmachen und fertig so, ne? Also, wo ist das Problem? Ja, es gibt da einfach, ich meine, ich kann ja einmal kurz die Staaten sagen, die halt, obwohl ja das Gegenteil behauptet wird von verschiedenen Medienorganisationen, halt noch nicht abschließend ihre Wahlergebnisse durchgegeben haben. Das sind Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania und Georgia. Und der Punkt ist der, ohne diese Staaten hat keiner die Mehrheit. Ja, das kann jetzt Bis entschieden. jetzt. Gar nicht, das ist entschieden. Ja. So, und die haben halt auch noch Zeit, selber. Also bis zum 8. Dezember muss nichts entschieden sein. Und wenn bis zum 8. Dezember nichts entschieden ist, dann schaltet sich der Supreme Court ein und dann wird es bis zum 12. Dezember oder bis zum 13. Dezember, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Wochentagen ist, ob das vielleicht ein Wochenende ist, muss eine Entscheidung gefällt werden, weil am 14. die Wahlmänner zusammenkommen müssen. So, das heißt, bis dahin ist theoretisch nichts entschieden. Es sei denn, einer der beiden gibt auf, aber da kommen wir gleich noch zu. Do that 2020 exit polls show that Hispanic voters dislike immigration. Bei der Wahl hat der Trump also einen Haufen Hispanics abgezogen und es das heißt ja immer von der Alt-Right, Demography is Destiny. Und es sieht so aus, als ob die Hispanics, also als ob die sozusagen die These halt widerlegen, dadurch, dass sie halt viel Republican wählen. Also fand ich ganz interessant. Ja. Bei denen hat der Trump doch irgendwie zugelegt und bei den weißen Frauen auch oder so, ne? Ja, und bei schwarzen Wählern auch, aber halt auch nicht wirklich signifikant. Ja. Und diese ganzen Nachanalysen der Wahl werden halt auch noch kommen. Es ist halt alles noch nicht entschieden. Ich habe ja gerade die Deadlines genannt, bis zu welchen Zeitpunkten das im Endeffekt entschieden sein muss. Und es gibt auch noch Ausnahmesituationen, wo es noch länger gehen kann. Das heißt, wir bewegen uns immer noch im Normalfall jetzt. Ja, und hier habe ich mal einen Artikel eingereicht, wo es um die Concession Speech geht. Die Concession Speech ist halt eine relativ neue amerikanische Tradition, die dazu gedacht ist, dass es nicht zu konträren Situationen kommt, sowas wie wir halt die letzten 4 Jahre beispielsweise hatten. Das eine, dass die Seite der Demokraten und Anti-Trumper halt immer gesagt hat, ja, der hat nicht gewonnen und das kann gar nicht sein und da muss irgendwas gewesen sein und wir müssen jetzt gegen ihn arbeiten und so weiter und so fort. Die Concession Speeches sollten das eigentlich quasi heilen. Die sollen das Land heilen. Die Hillary Clinton hat ja auch ihre Concession Speech gegeben. Aber es ist halt nicht wirklich zu einer Heilung gekommen. Eine andere sehr historische Wahl war ja die Al Gore gegen George W. Bush. Und da ist es ja im Endeffekt so gelaufen, dass die Deadlines komplett ausgenutzt haben bis zum geht nicht mehr. Da ging es allerdings nur um einen Staat, wo es noch nicht ganz klar war, Florida. Und da ist es wirklich so gewesen, dass auf den letzten Drücker der Supreme Court halt entschieden hat, am 13. oder am 12. Dezember, kurz vor der Deadline, und dann der Al Gore halt auch erst klein beigegeben hat. Al Gore hatte sogar tatsächlich vorher schon mal sich geschlagen gegeben, hat das aber eine halbe Stunde später widerrufen. Also sowas geht auch. So, also bei allem Chaos bewegen wir uns jetzt an sich noch in der Normalsituation, mit dem Unterschied, dass alle in den Nachrichten sagen, der Drops ist schon gelutscht. Allerdings ist das noch nicht so. Ja, wahrscheinlich wird es so kommen, wie es jetzt überall behauptet wird. Allerdings ist die ganze Berichterstattung ist so daneben und es ist so nichts von Substanz, was man wirklich da sagen kann. Wie gesagt, die Staaten, die ich gerade genannt habe, da gibt es entweder nochmal eine zweite Auszählung oder die Gerichte werden über das Ergebnis entscheiden. Und ich schätze, dass es vor dem 8. Dezember die ersten Gerichtsentscheidungen geben wird. Aber im Zweifelsfall, wenn alle auf ihren Positionen beharren, geht es halt vor den Supreme Court und dann gibt es ein Urteil. Und je nachdem, wie dieses Urteil ausfällt, könnte sich das dann auch noch weiterziehen. Rein theoretisch wäre es möglich, dass das Ganze sich hinzieht bis zum 6. Januar, glaube ich. Ja, Auszugstermin ist am 20. Januar, ne? Dann muss er raus sein oder so. Am 20. ist die Inauguration, also da ist die Amtsübergabe und und solche Sachen. Ja, wie gesagt, es gibt ja, es ist halt ein Prozess und dieser Prozess hat halt mehrere Sachen, die durchlaufen werden müssen. Und die Wahlmänner, die ja die Stimmen abgeben dann für den Präsidenten offiziell, die sind ja entsandt, je nachdem, wie die Wahl ausgefallen ist. Allerdings sind die theoretisch auch in ihrem Gewissen verpflichtet. Ja, das heißt, ich könnte mir auch jetzt einfach mal eine theoretische Situation vorstellen, dass die Gerichte entscheiden, dass die Staaten an Trump gehen, aber die Wahlmänner nicht für Trump stimmen. Das ist alles möglich und wir befinden uns im Jahr 2020, also wer möchte da wirklich eine Prognose abgeben? Ja, aber gesetzt den Fall, er dreht das noch, und nur mal angenommen, ich glaube ja auch nicht noch nicht dran, aber dann müssen sich aber einige Leute echt den Grund und Boden schämen, ne? Für ihre Aussagen jetzt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering, aber wie gesagt, es hängt halt wirklich davon ab. Die ganzen Sachen, die A, schiefgelaufen sind und B, manipuliert wurden, ja, sind die so schwerwiegend gewesen, dass es was an der Wahl verändert, und das entscheiden die Gerichte. So sieht's aus. Ja, und wenn die Chancen relativ gering sind und man schreibt einen Kandidaten schon ab, und ja, dann ist das aber auch ein bisschen unfair halt, obwohl er ja noch Chancen hat. Ja, ich glaube, das wird nur der Auftakt zu 4 weiteren Jahren Rumbitscherei, dass das alles von Russland oder der Alt-Right oder sonst irgendeinem Boogeyman irgendwie gekapert wurde oder so, während man selber Desinformationskampagnen den ganzen Tag betreibt. Was ich auch so lustig fand, das war, glaube ich, auch letzte Woche schon, also jetzt nicht vergangene Woche, sondern die Woche davor, da wurde ja auch irgendwie behauptet auf Twitter, dass Desinformation nicht unbedingt immer was mit falschen Aussagen zu tun hat. Sondern Desinformation können auch richtige Aussagen sein. Und da fasst man sich dann auch echt nur an Schädel. Also ich fasse mir bei der ganzen Berichterstattung auch nur an Schädel, wenn ich zum Beispiel irgendwo im Vorbeigehen bei NTV oder sonst irgendwas die Schlagzeile sehen, Trump lässt durchscheinen, dass er wahrscheinlich bald aufgeben will. Und ich denke mir nur so, alles klar, ich gucke auf Twitter, Trump, I don't concede. Worüber reden die überhaupt? Ja. Ja, und auch diese ganzen Berichte von letztens hat mir einer erzählt, ja, ich habe beim ZDF gerade gehört, wenn Trump wird nicht gehen. Der wird einfach bleiben. Ja, da gab es ja jetzt eine Sache mit einem, dass Trump quasi einen Coup macht und auf jeden Fall da bleiben wird und aber so ein Blödsinn, dass er sich da vom Secret Service raustragen lässt oder was, das glaube ich auch. Maschinen in Amerika ein oder worum geht's jetzt? Ja, also kann ja wirklich alles sein. Also die Niederlage nicht anerkennen können, auch die Demokraten nicht. Trump und die Leute klicken auf den Artikel, weil sonst gibt es keine Werbeeinnahmen. Beim ZDF, ja. Waren wir diesem hier schon durch, oder? Achso, ja. Hier ist ein Artikel von Glenn Greenwald. Das ist ein längerer Artikel, eine Leseempfehlung. Er befasst sich hier mit einigen validen Kritikpunkten an Donald Trump, abseits von wegen, der wäre irgendwie im Ku Klux Klan oder so ein übertriebener Blödsinn. Halt Policy-Entscheidungen, Krieg- und Frieden-Entscheidungen, solche Sachen. Und im Endeffekt stellt er in dem Artikel auch fest, was eigentlich jeder objektive Beobachter sieht, der Trump ist jetzt nicht irgendwie weniger aggressiv als seine Amtsvorgänge, aber er ist auch nicht aggressiver und im Gegensatz zu seinen Amtsvorgängern, heißt hier Bush und Obama auch, nutzt er die Tools, die von den beiden geschaffen wurden und schafft nicht selber neue. So, also neue Sachen wie, können wir jetzt mit Drohnen Zivilisten bombardieren? Das hat der Obama eingeführt, ne? Und solche Sachen. Ja, das ist nicht auf Trumps Mist gewachsen, der bedient sich halt nur dem Instrumentarium, was ihn die Vorgänger hinterlassen haben. Und das ist nicht schön, aber er hat wenigstens nicht nochmal fünf Nummern draufgesetzt. Und da war der Bush natürlich noch sehr viel schlimmer als der Obama, was das angeht. Aber der Obama hatte halt auch einige sehr fragwürdige grundsätzliche Sachen entschieden, dass man ja beispielsweise auch US-Staatsbürger im Ausland quasi ermorden darf. Ja, und solche Grundprinzipien hat er verändert. Und da muss man halt wirklich lange suchen beim Trump, ob er sowas findet. Und mein Hauptkritikpunkt ist ja, dass er quasi mehr oder weniger das Beamtenprivileg in Amerika abgeschafft hat. Ja. So. Outgoing Syria Envoy admits hiding US troop numbers, praises Trump Middle East record. Ja, aber der erste Teil ist wichtiger. Eine der Policy-Entscheidungen von Donald Trump war ja, weniger Truppen im Ausland zu stationieren und mehr auf Kooperation mit anderen Ländern zu setzen und auf, ja, quasi weniger große Truppeneinsätze, sondern mehr Special Ops, wenn es notwendig ist, aber weniger Truppenstärke überall zu lassen. Und eins seiner Wahlkampfversprechen war ja, die Truppen im Nahen Osten zu reduzieren, was er ja auch durchgezogen hat, gegen den Widerstand von sehr vielen, ja, kriegsbegeisterten Amerikanern, sage ich jetzt einfach mal. Und da hat ihn seine eigene Administration und sein eigener Militär, sein Militäruntergeordneten haben ihm halt auflaufen lassen, indem sie ihm falsche Informationen haben zukommen lassen. Ja, so dass er beispielsweise dachte, jetzt haben wir schon 80% der Truppen reduziert, allerdings wurden nur die Hälfte der Zahlen ihm gemeldet und man hat quasi mit dem Hintergedanken, wie es hier in dem Artikel auch durchscheint, ja, dass der Trump ja nicht wüsste, wie die Situation vor Ort wäre, und wenn wir die Truppen da alle abziehen würden, dann würden wir Russland das Feld überlassen, und Moment mal, da gibt es ja gerade einen Untersuchungsausschuss, dass der Trump da irgendwas mit Russland hat, vielleicht gefährden wir jetzt die nationale Sicherheit, wenn wir dem Trump die wirklichen Informationen geben, vielleicht gibt er die ja den Russen direkt weiter. Ja, unter diesem Paradigma müsst ihr euch das alles vorstellen, was da gelaufen ist. Es ist an sich ein Unding, es hat auch Konsequenzen gegeben. Der Trump hat einmal den Besen ausgepackt und hat im Pentagon einen sehr großen Teil des Führungsstabes ausgetauscht, unter anderem mit dem hier als Aufhänger. Und ja, das hat natürlich auch zu dieser Story geführt. Ja, Trump macht einen Coup jetzt in Amerika und so, das ist Blödsinn. Ja, es ist aber wirklich hart, weil das ist wirklich Deep State. Ja, wenn das Militär vor Ort dem Präsidenten nicht sagt, wie viele Soldaten da im Moment tatsächlich stationiert sind. Das ist schon ein ziemlich starkes Stück. Also die negativste Sache, die er gemacht hat, war, dass er die Unternehmenssteuern so stark gesenkt hat. Letztens erst gehört, dass er die auf 20% gesenkt hat, 21%. Und wer hat sich denn darüber beschwert? Der Krall. Ja, beschwert hat er sich, glaube ich, nicht so richtig darüber, aber. Ja, ne? Er hat Steuern gesenkt, ja, okay. Ja, genau. Ja, nicht für mich, also es ist mir an sich egal. So, also Germany refuses to turn a blind eye to China, teams up with Australia. So, hier geht es um ein an sich relativ großes Thema, und zwar die deutsche Militärpräsenz weltweit. Es ist seit einigen Jahren im Gespräch, dass Deutschland halt auch sich quasi in den Indo-Pazifik-Konflikt, in die Situation quasi auch inserted, ja, dass sie dort auch Militärpräsenz zeigen, mit den militärischen Kooperationspartnern auch. Ich hatte ja einmal dieses Bündnis The Quad vorgestellt, wo Australien und andere Länder mit Amerika quasi gegen China vor Ort militärisch Flagge zeigen. Und ein Hauptkonflikt Punkt ist ja das Südchinesische Meer, wo China ja mehr Territorium beansprucht, als ihm zusteht. Und da habe ich ja schon öfters drüber gesprochen, was da für Shenanigans vor sich gehen, ja, dass das chinesische Militär versucht, Schiffe abzudrängen oder irgendwelche Rechtspräzedenzfälle quasi zu beschwören, ja, dass man chinesische Fischereiflotten von 100 bis 300 Schiffe mit Militärbegleitung hat, die einfach in fremden Gewässern dort fischen und solche Sachen. Und jetzt ist quasi die Entscheidung gefallen, dass Deutschland sich im Indo-Pazifik einmischen wird. Und es wird nächstes Jahr zumindest eine Fregatte dorthin entsendet werden und mit Franzosen und Italienern, glaube ich, dort mit den Amerikanern zusammen halt Naval Peacekeeping betreiben. So, das ist ein ziemlich großer Schritt, ja, weil wir sind normalerweise in diesem Teil der Welt nicht militärisch aktiv. Das hat ja auch immer sehr große logistische Herausforderungen, ja, die Zulieferketten für militärische Fahrzeuge sind halt, ja, müssen halt da erstmal etabliert werden. Da sind wir natürlich total abhängig von den Kooperationspartnern, die wir da haben. Und es ist an sich eine komplette 180-Grad-Wendung zu dem, was vor 6 Jahren noch festgeschrieben wurde in einem alten Weißbuch. Und es ist im Endeffekt auch ein diplomatischer Affront gegenüber China. So. Es ist einfach eine bemerkenswerte Sache. Und wunderbar sind wir an einem weiteren, eventuellen zukünftigen Kriegsherd jetzt auch mit unserem eigenen Militär beteiligt. Da gab es ja noch einen Grund. Ich habe letztens eine Meldung gesehen, da ging es um Chinesen durchs Hongkong, der in Deutschland dann Asyl gewährt bekommen hat. Also Hongkong, ah ja, und also einerseits das Südchinesische Meer und Taiwan ist auch wichtig. Mhm. Ja, also das, was du jetzt gesagt hast, ja, das mit Hongkong, soll man jetzt noch sagen zu Hongkong? Ne? Es ist ja irgendwie alles so gekommen, wie es zu befürchten war mit Hongkong. Ja, dass die Leute, die da abhauen, scheinbar Asyl hier bekommen. Also vielleicht auch nicht jeder, weiß ich nicht genau, aber. Ne? Ja, es wäre ja ganz gut. Ich meine, mir ist Deutschland ja ein bisschen zu China-hörig, was die Diplomatie angeht. Aber ja, und das wollte ich ja nur sagen, es ist dann praktisch die Parallele, da legen sie sich auch mit China halt so ein bisschen an. Ne? Hm. Ja, es ist halt generell so eine Sache. Und da wird es halt interessant zu sehen, wenn die Wahl in Amerika irgendwann mal entschieden ist. Der Biden hat ja, was China angeht, auch eine etwas andere Policy als der Trump. Vielleicht verändert sich da ja auch nochmal was. Aber ich fand es einfach bemerkenswert, dass jetzt halt innerhalb der letzten 2 Jahre, also vor 6 Jahren galt es noch als undenkbar, dass wir da sind. Mhm. Und vor 2 Jahren hat man angefangen, drüber nachzudenken, und jetzt ab nächsten Jahr die erste Fregatte und wer weiß, wie viel dann noch. Also wenn es um Taiwan geht, dass sie ja nicht kampflos aufgeben, glaube ich nicht. Ja, kleines Fun Fact, ne? China hat ja gesagt, dass die Wiedervereinigung mit Taiwan angestrebt wird, und sie haben jetzt das nochmal etwas korrigiert, und zwar, dass die friedliche Wiedervereinigung angestrebt wird. Ja, anstreben kann man viel, ne? Ach, der Artikel gerade, was war das? Das war Ladakh und Indien. Da sage ich noch ganz kurz zu was. Da hat es jetzt im Endeffekt, ja, Indien und China, die sind ja bei Tibet quasi in einem Grenzkonflikt, und die letzte Entwicklung war, dass China ein Territorium neu beansprucht hat, und da gab es jetzt im Anführungszeichen Friedensverhandlungen bzw. diplomatische Verhandlungen, die Folge hatten, dass die Chinesen das Territorium, was sie in Anführungszeichen erobert haben, wieder abgeben und sich auch an die alte Stelle der Line of Control zurückziehen, die vor 2 Jahren der Fall war. Und dass auch die indischen Truppen nicht mehr die Berghöhen, die einen strategisch wichtigen Pass quasi abdecken, jetzt militärisch besetzen, sondern dass sie sich auch wieder auf die Truppenpositionen wie vor 2 Jahren wieder zurückziehen. Allerdings gibt es keinen Zeitplan, und es gibt sehr viele seltsame Sachen, die in der Region halt passieren. Ne? Indien hat gerade einen Tunnel gegraben, einen strategischen, wo sie halt Militärkapazitäten durchschicken können. China ist gerade am Bau einer Eisenbahnlinie, um Truppen dort schneller hin verlegen zu können. Also der Konflikt, der schwelt ja schon seit 20 Jahren jetzt und ist etwas eskaliert, und jetzt zieht es sich wieder zurück, und jetzt werden beide, Indien und auch China, halt weiter strategisch Aufbau betreiben auf ihrer jeweiligen Seite der Actual Line of Control, und diesmal ist der große Knall noch nicht gekommen. Schauen wir mal, was in 5 Jahren ist. Al-Qaeda's number 2 accused in US embassy attacks was killed in Iran. Israeli agents shot Abu Muhammad al-Masari on the streets of Tehran at the behest of US officials said. But no one in Iran, Al-Qaeda, and the US or Israel has publicly acknowledged the killing. Den Artikel fand ich einfach nur schickig. Also, das ist ein israelischer Agent in Teheran. Also, ich, keine Ahnung, ich fand es schickig. Also, ich weiß zwar, dass Geheimdienste, was sie so machen und dass sie viel machen, aber es ist irgendwie trotzdem einfach schickig. Also, ja, das war's auch schon. Ja, das war's. Was meinst du mit schickig? Ja, dass sie so einen so weghauen, einfach so. Ich kann mich daran erinnern, dass doch mal in Palästina aber auch mal gewählt worden, hatten ein paar Minister oder so, die sind auch gezielt mit irgendwelchen Anschlägen rausgepickt worden und getötet worden. Ja, genau. Also. So, das ist schon eine ziemlich krasse Art. Das ist so schnell. Führende Köpfe da so anzugreifen. Ja, und auch eben umzulegen einfach. Weiß kalt. Ja, Mossad don't mess around, hä? Ja, wir reden ja auch immerhin noch von führenden Köpfen der Al-Qaida. Also da hat es jetzt niemanden getroffen, der nebenbei irgendwie Waisenhäuser stiftet oder so. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, Armenien, Aserbaidschan, Nagorno-Karabach. Da hat es jetzt eine diplomatische Übereinkunft gegeben, wie mit der Situation umgegangen werden soll. Erstmal, es ist ja im Endeffekt so gewesen, dass die Aseris mit türkischer sehr krasser militärischer Unterstützung, nicht in Form von Personal, sondern von Technologie und Kriegsgerät, den Konflikt mehr oder weniger dominiert haben. So. Und die haben im Endeffekt eine sehr moderne Art der Kriegsführung dort durchgeführt, die Aserbaidschan normalerweise überhaupt nicht durchführen könnte, aber die türkische Technik hat halt im Endeffekt möglich gemacht. Die haben ein sogenanntes Impact Recognition Grid benutzt und das zeichnet sich dadurch aus, dass man eine massive Anzahl von Ressourcen quasi ins Schlachtfeld reinschickt und auf die Verluste im Endeffekt sogar spekuliert. So, also Verluste sind kein Hinderungsgrund mehr und halt Hochrisikomanöver können dadurch halt sehr einfach durchgeführt werden. Und einerseits Drohnentechnologie hat dabei geholfen, andererseits aber auch Söldner. So, allerdings die Drohnen waren dann doch ein bisschen more expendable, sage ich mal. So, aber das war der Konflikt, wie er gelaufen ist. Und Armenien hat im Endeffekt klein beigegeben. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da sieht man eine Karte von den Gebieten, die jetzt quasi zurückgegeben werden an Aser. Und es ist ja so, dass die vor 30 Jahren besetzt wurden. Noch ein Stück, genau, perfekt. Und diese Gebiete wurden halt von Armenien besetzt, mehr oder weniger. Da wurden Fakten geschaffen. Und die werden jetzt zurückgegeben an die aserbaidschanische Kontrolle, ne, bis zum 1. Dezember, Stück für Stück jetzt. Und das Ganze wird quasi von russischem Militär beobachtet, dass es halt da keine weiteren Konflikte in dieser Zeit gibt. Und im Endeffekt ist es halt so, dass die Leute, die jetzt die Armenier, die halt jetzt nach Armenien zurückfliehen aus dieser Region, alles in Brand setzen, Scorched Earth Policy, wir überlassen nichts dem Feind und ja, es ist halt wirklich ein tragischer Konflikt in dieser Region. Allerdings gibt es jetzt keine offenen Kämpfe mehr, das kann man ja begrüßen. Und in Armenien hat die Entscheidung für sehr viel Unmut gesorgt in der Bevölkerung. Es gab wohl auch mehrere Attentatsversuche jetzt schon auf den Premierminister, der das angeordnet hat. Und das Ganze kann sich halt schnell wieder drehen, wenn ein politischer Wechsel in Armenien geht. Ja, so wie es jetzt aussieht mit den ganzen Leuten, die halt aus Nagorno-Karabach nach Armenien kommen. Flüchtlingssituation, politisch aufgeheiztes Klima. Also das ist ein Konflikt, der vielleicht nochmal aufbrechen könnte. Allerdings territorial ist es jetzt wieder Aserbaidschan. Auch nicht nur auf dem Papier, sondern de facto ab dem 1. Dezember. Die rufen die Angela an, die macht dann hier, drücken wir alle Stück zusammen und dann bei ihr jeder. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Ich habe mich gefragt, ob nicht vielleicht Borat was machen kann da. Ja, über Nordäthiopien habe ich letztes Mal ja berichtet, dass der Friedensnobelpreisträger einen Zivilkrieg quasi Bürgerkrieg ausgebrochen hat. Und die Region Tigray, um die es geht, die ja quasi de facto eigene Wahlen abgehalten hat und sich von Äthiopien quasi abgegrenzt sieht, hat jetzt im Endeffekt einen Anschlag in der Hauptstadt von Eritrea durchgeführt, wo mehrere Menschen mal gestorben sind. Das ist natürlich extrem unangenehm. Und ich habe ja schon angedeutet, dass Äthiopien mit Eritrea jetzt quasi zusammenarbeiten wird gegen das nördliche Gebiet, das Tigray-Gebiet, um das militärisch zu befrieden. Und ja, das sieht wohl so aus, dass das jetzt passiert. So, also da wird es jetzt knallen. Amnesty International läuft schon auf Hochtouren und produziert irgendwelche Fotos, die dann wieder debunked werden von irgendwelchen humanitären Verletzungen, dass es halt Massenexekutionen in Nordäthiopien an der eigenen Bevölkerung geben soll und so. Wie weit man dem trauen kann, weiß ich nicht. Allerdings stehen alle Zeichen auf Krieg dort. Und zwar nicht nur zwischen Südäthiopien und Nordäthiopien, sondern halt mit internationaler Beteiligung. Sehr schade. Und hier ist nochmal ein etwas längerer Artikel von unseren Freunden vom Atlantic Council. Aha. Und wer sich da noch mal ein bisschen mehr einlesen will, weil die ganze Sache ist hochkomplex, was da passiert ist. Ich habe das nur extrem, extrem eng zusammengefasst. Das Ganze läuft halt vor dem Hintergrund ab, dass Äthiopien an sich der Hoffnungsträger der Region ist, was wirtschaftliche und demokratische Entwicklung angeht. Oder war es ja auch. War es eher. Ne? Und ja, wer sich da noch ein paar Hintergründe angucken will. Atlantic Council, deswegen nicht alles glauben, was da steht, aber das grobe Raster passt auf jeden Fall. Ja, kommen wir nun vom Krieg noch zu etwas anderem. Football. kleinen Fakt zum Ende. Es wird jetzt scheinbar versucht, in Deutschland eine Profi-American Football Liga aufzuziehen. Nach Vorbild aus Amerika. Also den Sport gibt es natürlich in Deutschland schon, nämlich hier betrieben von dieser GFL. Wo wir hier die Seite sehen mit der Pressemitteilung, die sie dazu gegeben haben. GFL sieht geplante Profiliga an Europa kritisch, schreiben sie hier. Und das ist aber organisiert, wie Sport halt in Deutschland organisiert ist, mit anderen Worten über Vereine. Und dieses, was sie jetzt hier planen, zu eröffnen, ist halt ein Franchise-System, so wie sie das in Amerika haben, bei dem Profisport da. Und das ist dann also so, dass quasi diese einzelnen Mannschaften, die es gibt, dann halt Franchise-Nehmer sind, sozusagen von der Liga. Und das dann quasi anbieten, den Profisport. Und da dann auch keine Aufsteige und Absteige und solche Dinge, die gibt es da alle nicht. Und sie haben dann auch so ein System dafür, wie die Leute dann da reinkommen und so. Und das ist auch alles ganz interessant, aber das will ich jetzt eigentlich nicht im Detail nochmal hier alles erzählen. Aber das ist auf jeden Fall das, was sie vorhaben, sowas zu etablieren. Und diese German Football League macht sich hier halt Gedanken, dass man sich dann ganz frech bedient an den super tollen Strukturen, die sie hier über Jahre geschaffen haben und dass man denen die ganzen guten Spieler dann abzieht und solche Dinge für diese Profiliga halt, die sie dann planen. Und ja, es soll wohl mehrere Teams geben, 20 Teams in Europa, wie sie hier schreiben, eins auf jeden Fall auch in Polen, also das wird nicht nur eine rein deutsche Liga, was sie da vorhaben. Was ich hier so ein bisschen merkwürdig fand, was aber, also erstmal freue ich mich, dass Frankfurt dabei ist, also dass Frankfurt am Main. Ich hoffe, sie machen das auch wieder so wie damals bei der NFL Europe, dass sie dann schön der Eintracht den Rasen kaputt stampfen. Aber ich denke mal wahrscheinlich eher nicht. Und sie schreiben hier Hildesheim-Hannover. Also, da, die Hannover Scorpions sind dann wieder im Anflug, oder was? Nee, das also die Footballmannschaft, die es mal gab in Hannover, nannten sich die Musketeers. Und die waren nochmal. Scorpions, machen die ganz vier Namen? Scorpions gab's da nicht, die gibt's nur im Eishockey. Aber das sind ja. Das sind ja auch die Wedemark-Scorpions beim Eishockey gewesen, weil ja, wie wir alle wissen, diese furchtbar nervige Band auch nicht aus Hannover war, sondern aus der Wedemark. Ja, das müssen wir mal ganz klar hier festhalten. Ich meine, wir haben zwar heute geklärt, dass Städte eigentlich nur ein Konstrukt sind. Wollte ich gerade sagen, aber, wenn Hannover sein kann, dann kann Hannover auch Wedemark sein. Also. Ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was Hildesheim Hannover bedeuten soll. Und auf welchem Platz sie dann da irgendwie spielen mit ihrem auf einer Strecke dazwischen, in Wuppröde oder so. Weil die Nachfolger von den Musketeers, die Hannover Spartans, die spielen auf jeden Fall auf dem Platz von Arminia Hannover. Das ist auch so ein Profifußballverein. Der Zuschauer Ulius Jui merkt an, dass Musketeers ein guter Name ist. Ja, die gibt's aber leider nicht mehr. Da war ich damals, da war ich damals beim ersten Spiel, als sie aufgestiegen sind in die erste Football-Liga gegen die Berlin Adler. Da war ich damals da und habe mich ganz furchtbar. Reichsadler, das war schon. Hab mich ganz furchtbar geärgert über dieses unterirdische Niveau, was da herrschte. Die sind auch direkt in dem Jahr sind sie abgestiegen. Ich habe es dann noch einmal gemacht, dass ich es mir dann in der zweiten Liga angeguckt habe. Da war es aber auch furchtbar. Und dann bin ich da nie wieder hingegangen. Ich habe mir auch von anderen Leuten, die wenig Ahnung von diesem Sport haben, sagen lassen, dass das jetzt bei diesen Spartans da ganz toll sein soll und dass man da unbedingt mal hingehen sollte. Aber ich habe es mir bisher verkniffen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich war schon überrascht, dass dieser Footballsport irgendwie in den letzten Jahren in Deutschland so einen Auftrieb bekommen hat. Es hat wahrscheinlich einiges damit zu tun, leider mit diesem Herrn Sebastian Vollmer, der da mal bei den New England Patriots gespielt hat, die ich persönlich als die mein absolutes Hassteam sind in der Football-Liga schon immer waren. Aber das hat irgendwie ja ganz viele Leute natürlich wieder interessiert, dass da jemand aus Deutschland war. Und ProSieben überträgt das halt ja jetzt schon seit ein paar Jahren regelmäßig irgendwie. Ich habe das nur irgendwie mal zweimal bei ProSieben geguckt mit meinem Vater zusammen vor einer Weile. Ansonsten kann ich mich da nicht zu äußern. Das ist auch irgendwie relevant, weil dieser eine Typ, der das bei ProSieben moderiert, ist irgendwie derjenige, der diese Liga jetzt auch irgendwie da eingeleitet hat. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das probieren sie jetzt auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt. Also ich könnte hier noch Stunden darüber referieren, was dieser Sport hier irgendwie in diesem Land so für eine Geschichte hat, die verschiedenen Phasen, die es irgendwie durchlaufen hat, wie er schon probiert hat. Es hat noch nichts gebracht. Es ist auf jeden Fall gerade mal wieder im Aufwind. Mal gucken, ob es dieses Mal irgendwie anders wird. Mhm. Ich für meinen Teil habe mich eigentlich jetzt von dem amerikanischen Original dieses Jahr auch verabschiedet, weil es mich einfach zu sehr angenervt hat mit diesem ganzen Black Lives Matter und diesem ganzen Gedöns. Und ich gucke es dieses Jahr tatsächlich gar nicht. Das erste Mal seit über 20 Jahren, dass ich das gar nicht verfolge. Und es fehlt mir auch im Moment überhaupt gar nicht. Keine Ahnung. Es ist ein komisches Jahr, dieses Jahr. Ja, es ist eine Leidensgeschichte hier in Dortmund. Ich glaube, es ist ja auch so ein Verein. Düsseldorf auch. Ja, die es versucht haben. Naja, aber wenn ihr jetzt dieses, also in Düsseldorf gab es ja auch mal dieses Rheinfeier. Das war ja die. Rheinfeier! Das war ja genau in Frankfurt Galaxy. Das war ja das, wo ich mich so gefreut habe, dass sie dann damals immer der Eintracht den Rasen kaputt gemacht haben. Das war ja nochmal wieder eine ganz andere Sache. Das war diese sogenannte NFL Europe. Und das war eigentlich so ein, ja auch so ein Versuch von der NFL halt in Amerika, das populär zu machen in Europa. Und das waren aber, da waren zwar auch Deutsche und so dabei, die da mitgespielt haben, aber das war eigentlich komplett halt so die neuen Leute, die zweite, dritte Auswahl von den Profiteams aus Amerika, die konnten dann halt im Sommer in Europa halt bei diesen Teams da spielen und sich da quasi so ein bisschen beweisen. Da gab es auch so ein paar Leute, die da halt groß geworden sind, also bekannt geworden sind dann halt dabei. Hat das schon gebracht, aber es hat eigentlich nur Geld gekostet und dieser Effekt, den man haben wollte, hat sich auch nicht eingestellt und deswegen wurde diese Liga dann halt irgendwann auch beendet. Weil wir halt schon unseren eigenen Fußball haben, der auch mit den Füßen gespielt wird. Unerfahrene Spieler haben wir auch selber. Ja, genau, aber das ist halt nochmal wieder was anderes als diese GFL und auch nochmal wieder was anderes als das, was sie jetzt halt probieren. Das war halt so ein Ableger halt von dem richtigen Ding aus Amerika, auch mit Amerikanern größtenteils, die auch schon bei diesen ganzen Teams dann einen Vertrag hatten, aber halt eben zweite oder dritte Garnitur da bei denen waren und dann halt im Sommer mal so ein bisschen sich da beweisen durften und halt parallel die Leute damit irgendwie anfixen. Aber diese neue Sache ist halt was anderes. Bei der neuen Sache sollen dann halt auch wirklich halt keine Amerikaner dann spielen im Endeffekt. Das soll halt wirklich dann sowas sein, was halt diese GFL im Moment ist, aber die GFL ist halt ein deutsches Vereinsding, sowas wie bei uns halt, was bei uns halt eben hier, wie halt dieser ganze Sport bei uns halt funktioniert in Europa. Aber diese neue Sache soll halt dieses amerikanische System dann mit deutschen Leuten dann in Deutschland ausprobieren. Finde ich prinzipiell ganz nett, dass sie das mal versuchen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir da irgendwas mal von anschauen werde. Aber ja. Franchise ist ja komisch, das da drauf zu setzen. Nö, das ist eigentlich ist das meistens, ist das einzig Wahre. Das ist halt wirklich Profisport aus meiner Sicht. Das ist halt, wir sagen so, das ist der Profisport, da sind die Leute, die dafür Geld kriegen, da machen wir diesen Absteiger- und Aufsteigerkrempel nicht. Ne, da, und dieses Franchise-System in Amerika ist das natürlich auch durch die ganzen Distanzen, die da haben zwischen den Mannschaften, sowieso so, dass die Leute halt sich das da angucken, wo sie halt gerade wohnen, ne? Und dieses ganze Ding irgendwie von wegen, ja, also dass man da dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Billigvereine dann da irgendwie aufsteigen können und dann irgendwie Profivereine sind oder so, das sparen die sich da halt direkt und sagen, wir sind Unterhaltungsindustrie quasi, Teil von der Unterhaltungsindustrie, wir konkurrieren hier irgendwie mit ins Kino gehen oder ins Restaurant gehen oder was weiß ich nicht was. Ne? Oder anderen tollen Sportarten wie Wrestling, Curling. Wir konkurrieren halt eben nicht untereinander wirtschaftlich, was totaler Quatsch ist. Ne? Das ist totaler Quatsch und die haben halt auch in diesem Profisport, da haben die eine Gehaltsobergrenze, dass die für alle gleich ist und das kommt von den Geldern, die sie kriegen, für den Fernsehgeldern und so. Und dann ist da auch mehr Fluktuation da drin, dass das nicht immer nur so ein Bayern München da irgendwie ist und so ein Scheiß. Und deswegen das schon allein deswegen, dass ich mir das mit dem, das wäre langweilig oder so, absolut nicht geben. Ja, irgendwie, also ja, diese dämliche Bundesliga, also da habe ich ja noch viel länger aufgehört, mir das anzugucken. Also beim Football habe ich nur die Schnauze voll von diesem ganzen Drumherum da wieder, diesem ganzen, das ist genauso wie halt alles andere auch, ne, wie Star Trek, Star Wars, Gamergate, keine Ahnung, dass sie da halt eben ihre ganze Scheiße da reinladen, da gab es ja auch schon diese ganzen Superbowl-Werbespots über häusliche Gewalt und diesen ganzen Bullshit, ne, über die ganzen Jahre hinweg und das hat mich schon alles angekotzt und jetzt kommen sie halt noch mit diesem Black Lives Matter-Kram dann da auch noch. Und bei dem, hatten wir auch drüber geredet, in diesem neuen Madden-Spiel, wo sie dann da jetzt irgendwie diesen Heini da von den 49ers, der schon ewig abgehaftet hat, ist hier, mir fällt sein Name schon gar nicht mehr ein, der sich immer hingekniet hat. Kaepernick, genau, ja. Dass sie den da irgendwie da so groß reingepackt haben und so ein Zeug, das nervt mich alles nur noch ab und deswegen, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr und ja. Ist halt auch wieder so ein Ding. Aber ja, ich habe es mir 20 Jahre lang gerne angeguckt, aber jetzt wirklich so, es war so irgendwie von einem Tag auf den anderen dieses Jahr, als es wieder anfing irgendwie. Normalerweise freue ich mich den ganzen Sommer darauf, dass es im September wieder losgeht dieses Jahr. Einfach nur, pff, ja. Na gut. Aber es siehst ja nicht nur du so. So wie ich das sehe, haben die ziemlich viele Zuschauer eingebüßt. Auch ja, das ist wahr, ja. Das ist wahr. Ja, bei mir ist es ja mit Formel 1 sehr ähnlich. Ja, Formel 1 kommt jetzt wieder in die Türkei zurück, habe ich heute schon. Ja, war heute. Tourismusindustriewerbung gesehen von der Türkei. Ja, aber glaube nur das eine Mal. Ich glaube nicht, dass die da nochmal hinkommen. Weil teilweise ist es ja so, dass dieses Jahr die Besitzergesellschaft von der Formel 1 dafür bezahlt, dass sie Rennen austragen dürfen auf der Strecke. Normalerweise geht das ja ein bisschen andersrum. Ich glaube, die Türkei war da eher eine Notlösung. Aber ich habe es nicht gesehen, aber der Herr Vettel ist Dritter geworden, was mich ein wenig verwundert hat. Und es steht kein Mercedes auf 1 oder 2. Kostet doch eine Menge Geld, so ein Rennen. Also auf 1 schon, aber nicht bei dem Mercedes vorne. So ein Rennen zu Host kostet eine Menge Geld, was, ne? Ja, das kostet nicht viel Geld, aber du kannst ja normalerweise halt auch ordentlich Geld rausholen, indem du halt teure eintrittst, weil die Dinger sind ja jenseits von allem Guten in Europa. Die Preise kannst du, also ich Formel 1, ja, auf jeden Fall, ist teuer. Ja, ach ja, was mir jetzt auch noch gerade einfällt, das kommt auch noch dazu, hier diese Washington Redskins, ne? Mit dem Football-Thema, das war auch noch so ein ausschlaggebender Punkt halt, ne? Dass sie da jetzt auch, nachdem das jahrelang, aber das Thema hatten wir ja auch schon, das wollte ich nur noch mal als Ergänzung, das hat mich auch tierisch angepisst. Ja, okay. Ja, Kulturmarxismus zerschmettern, weit gehen, nicht gendern lassen. Fördert was für Freiheit. Hast du keine Lust mehr, oder was? Kommt mir so vor. Rettet die Fahne. Rettet die Football. Ja, tschüss. Ne? Lasst euch nicht gendern. Auf Wiedersehen und eine gute Nacht von eurer Familienministerin, Frau Dr. Professor Dr. Dr. Giffey. Frankfurt, Frankfurt, schmeißt die Gläser an die Wand.